Midfins, was heißt das auf Deutsch? Wobei? Midfins Festival in Dänemark. Midfins, was könnte das heißen? Zucht durch die Gemeinde heißt es. Ja, beim Zucht durch die Gemeinde Festival in Dänemark am 12. Juli 1996. Wir haben gehört, New Generation, Filmstar, Saturday Night, Europe is our Playground, Animal Nitrate, Young Man und Heroin. Jetzt ein Hinweis in eigener Fritz-Web-Sache. Wer jetzt vorm Computer sitzt und durchs Netz surft, sollte mal als URL eingeben www.talk.com, also Talk wie Reden, T-A-L-K, www.talk.com/talk. Da ist auf den Seiten von Hotwired die Live-Radio-Sachen übertragen, also nur fürs Internet gemachte Radiosachen. Und in 10 Minuten oder einer Viertelstunde gebe ich dann ein Interview, kann man mich im Internet hören. Ey, Papa, ich bin im Radio. Du bist ja, ja. Sony, du bist im Computer. Ja. Oder? Nicht ganz geil, ne? Man braucht aber diesen ganzen Real-Audio-Kram und so, also wenn ihr da... Stell mir doch mal die Seite ein, dass ich das verfolgen kann. Ja, das funktioniert dann hier nicht. Hier sind ja nicht mal Lautsprecher dran an den Computern. Ach, so richtig ein Hörinterview schlimm. Dann doch? Ist ein Hörinterview, so richtig. Ach, Radio. Kannst du ja nicht schreiben. Nee, weil wir machen dann eine ganze Sendung, eine Stunde lang im Februar schön. Und heute wird da schon mal kurz... Das Thema ist Head Cheese, für alle, denen das was sagt. Machst du das nicht im Radio? Machen wir dann auch im Radio. Und jetzt hier gibt's noch... Das ist eine tolle Idee, ein Interview im Radio mal, finde ich gut. Ist mal was anderes, ne? Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen blöd, kann man nichts sehen, aber im Internet ja auch nicht. Ja, zum Schluss noch ein Hinweis, nämlich auf die Hip Priests. Die Hip Priests, eine Punkband aus Berlin, haben am 12.12., also übermorgen, eine Record-Release-Party im Trash ab 21 Uhr. Da gibt's neue Hip Priests-Platten und anschließend die DJs Bomber Harris und Dogfood D, die spielen Surf und Garage. Die ersten 12 Besucher bekommen die Platte umsonst, die neue. Und die ersten 5, die hingehen und das berühmt-berüchtigte, nein, das überhaupt noch nicht bekannte Soundgarden am Dienstag Stichwort sagen, welches ich gleich ankündigen werde, die kommen umsonst rein. Also die ersten 5, die im Trash sind, übermorgen am 12.12., können sich die Hip Priests umsonst angucken. Das Codewort ist Hawaii. Hawaii. Also nur einmal sagen, Hawaii sagen an der Kasse und wenn man unter den Ersten ist, dann kommt man umsonst rein. Das war der Soundgarden am Dienstag. Gleich geht's weiter mit dem Sprechfunk. Viel Spaß dabei und hier sind die Hip Priests von der letzten Platte, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, die Party auf der Couch. Today, Tim works in the mail, down to the bar, give myself a drink, I'm the longest journey, looking for a sting. Touching that, you make me want to go. Hip-Priest, die Hip-Priest waren nicht, wenn ich Johnny da trauen darf. Aber ich bin ja nicht auf Johnny angewiesen. Das steht ja hier vorne so auf der Platte drauf. Ja, eine schöne deutsche Band wie... Ich wollte mich jetzt eigentlich mit meinem Kollegen Häusler unterhalten. Mit dem Menschen, der mit Vornamen Soundgarden Am heißt. Die, nee, oh nee, ach, völlig Schwachsinn. Ich wäre völlig durcheinander. Ich bin super krank. Was war mein Mikro an? Danke. Ja. Bist du krank? Das ist immer super menschlich. Es ist doch voll menschlich, oder? Dass man im Radio, wenn man so rummenschelt, wenn man immer von sich erzählt. Du siehst überhaupt nicht, kommt beim Hörer gut an. Ansonsten würdest du nicht hier sitzen. Kick mal, ruft Kinder, ruft gleich Kinder. Du siehst überhaupt nicht, ja klar. Du siehst A, überhaupt nicht krank aus. B, solange man noch rauchen kann, ist man nicht krank. Das stimmt nicht. Ach, wir rauchen ja nicht. Ab sofort können Kranzspenden auf mein Konto überwiesen werden. Und du, top in Form, oder? Immer schön Zitronentee, top in Form. Raus, kalt duschen, so ordentlich Liegestütze macht. Ab einem bestimmten Alter ist man ja nie mehr top in Form, aber... Dann nochmal im Wedding kurz so Hundescheiße-Slalom. Neukölln. Ey, Neukölln. Ist das nicht widerlich? Echt? Was denn? Du kennst das ja nicht, du wohnst ja in so einem Hippie-Bezirk. Jetzt ist er langsam gefroren, da passiert ja nicht so viel. Geht so. In der nassen Jahreszeit ist er extrem viel gefährlicher. Ich glaube, ich werde anfangen, so kleine Hunde zu erschießen. Nee, die kleinen nicht, die großen. Ja, Satire, ich krieg gleich wieder irgendwie Briefe dann, irgendwie so Postkarten. Von kleinen Hundebesitzerinnen? Von kleinen Hundebesitzern. Und Besitzerinnen. Bestimmt und auch. Hündinnenbesitzer. Ja, und Hündinnenbesitzer und Hündinnenbesitzerinnen. Wollen ja niemanden ausschließen. Mann, ich weiß ja nicht, was ich sagen. Manchmal ist es auch komisch, wa? Oder? Manchmal bin ich ja richtig komisch. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja. Willst du mir, wir haben uns noch lange nicht gesehen, Johnny. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mir was zu erzählen. Na, eine Woche haben wir uns nicht gesehen. Neulich hat mir wieder, ich stehe irgendwo rum, schlägt mir so eine starke Hand auf die Schulter und droht mir, Kreuz zu brechen. Und dann drehe ich mich rum. Und dann sagt er, prima, sag doch mal, Johnny, dass der okay ist. Das sind ja irgendwie so Ansagen, die ich super gerne. Na, ihr kennt das aber auch. Also wahrscheinlich kenne ich das mehr als du. Dass Leute dir auf Schulter schlagen und sagen, dass Johnny okay ist? Nee, wahrscheinlich kenne ich es mehr, dass mir jemand auf die Schulter schlägt und sagt, sag mal, im Kuttner, sag mal. Irgendwie, das höre ich wahrscheinlich öfter als du. Dass ach, was soll ich denn dann immer? Na, meistens so ein Quatsch. Da soll man immer so scheiß Musik spielen oder irgendwie so ein Blödsinn. Echt? Ja, klar. Das ist doch ganz fies. Kriegt man zum Beispiel so eine Musik. Ich verstehe das ja auch nicht, was die wollen. Kennst du die Musik? Nee, noch nicht. Lass mal laufen. Klingt aber bekannt. Doors, Beatles, Stones, Jimi Hendrix, Mutter, Roy Black. Quatsch. Lass mal laufen. Schon warm. Ist auch eine Hippie-Band, hört man gleich. Nee. Doch. Nee, es ist vielleicht ein Hippie-Song, aber es ist keine Hippie-Band. Ist eine Hippie-Band auf alle Fälle. Ist ja nicht. Die Purple. Was ist? Die Purple? Ja. Ist die Purple eine Hippie-Band? Klar. Ehrlich? Nee. Logisch. Wieso ist das eine Hippie-Band? Weil man jetzt so auf den Knien hockt und die Haare schüttelt. Quatsch. Na, logisch. Nee. Ja, naja. Das ist doch einer der wenigen, wo man wirklich langsam tanzen kann. Nein. Was waren denn für dich so die klassischen Tanzmusiken? Ich weiß dann auf einer kurzen Party, da wurde Angie aufgelegt, haben alle die Augen verdreht. Unterschiedlich. Das ist in einer Kneipe, da lief so ein Tape, das war auch schön. Mit so Angie drauf und Doors ja. Und... Ja. Hast du denn so klassische Engtanzmusiken? In der Gala da wieder? War ja auch, 17 boah, Minuten nee, Klammern? Fand ich schon immer eklig. Ich weiß nicht, ich war ja ein bisschen zu jung für den ganzen Kram, so Deep Purple und so. Ich habe ja eher die Sachen gehört, die so eine Leute gehasst haben. Ja. In der Watt nach Clash kannst du ja nicht eng tanzen. Nein, ich habe ja auch vorher schon Musik gehört. Du musst doch mal was, im Ferienlager sowas gab es ja nicht, war bei dir, oder? Was habe ich denn so? Ich glaube, so langsame Lieder fand ich doof, als ich klein war. Warst du nie in der Verlegenheit, mit 11 Jahren zum Beispiel schon mal küssen zu müssen? Mit 11 weiß ich nicht genau, aber ich erinnere mich gut an meinen ersten Zungenkuss. Also, ich meine, ich erinnere mich nicht gut dran, sondern ich erinnere mich dran. Du hast voll Schreck gekriegt, nehme ich an, oder? Ach, die war insgesamt weiter als ich, also auch rein körperlich vom Bau her und das war schon ungewohnt. Warte, und die Zunge war entschieden zu groß für deinen Klebenmund, oder? Nee, die Zunge nicht. Also war schon komisch, ja. Wie alt warst du denn da? Warte mal, überlegen. Das muss so 5., 6. Klasse gewesen sein. Das ist ja 11, 12. Ja. Nee, also so das mit der Zunge, das habe ich nicht richtig verstanden. Außerdem war das Peinlichste, war ja, dass mein Körper reagierte. Und also, ja. Und das ist natürlich irgendwie schwierig dann. In, zu einem Zeitpunkt, an dem man nicht so richtig weiß, dass das völlig okay ist. Also wo man es schon weiß, aber man das ach so, nicht so, du hast dann gleich quasi eine Art schlechtes Gewissen gekriegt. Nee, nicht schlechtes Gewissen, aber ich habe schon überlegt, wohin damit sozusagen. Oh ja, das ist aber wirklich verflucht. Kannst du dich da noch dran erinnern? Heute hat man ja eher Potenzprobleme, wa? Also blanke Gegenteil. Also, echt, also grundsätzlich, ansatzweise. Ja. Theoretisch. Nee, erzähl weiter. Nee, naja, ich meine, ich wollte bloß zeigen, wie sich das Leben so spiegelt. Also so negativ. Spiegel. Also du lass mich doch ja nicht so hängen, du Sack. Nee, ich höre dir zu. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Ich meine, komm auch mal in dein Alter. Da wirst du als junger Mensch im Alter von 12 Jahren von einer plötzlichen, völlig unerwarteten Erektion ruck überrascht. Ja. Zack. Ja? Na, der Ersten im Beisein von einer gleichaltrigen Frau. Ach, na, das ist ja peinlich. Ja. Wenn dann noch eine Frau dabei ist. Ja. Vorher geht's ja. Ist ja dasselbe wie bei Potenzproblemen. Ist ja dann auch blöde, wenn eine Frau dabei ist, oder? Macht einem ja auch weniger aus, wenn keiner dabei ist. Ja. Stimmt. Ja, das war Mensch, da haben wir uns gleich wieder auf ganz schlüpfriges Eis begeben. Ja. Hier kommt gerade wie ein Zettel drin. Ey, das liebe ich. Ein Lob für Johnnys Sendung von Heiko. Der arbeitet dienstags immer eine halbe Stunde länger. Ach, super. Ach, um uns zu hören. Heiko, danke. Um Kuttner, als erstes steht Kuttner und dann Hans Kleen noch kaum zu entziffern, Johnny. Ja, es geht alphabetisch. Macht weiter so. Der meint uns. Ja. Das ist schön, wa? Das finde ich auch schön. So eine Art Feedback. Kannst du dich noch an deine erste Erektion erinnern? Also im Beisein einer gleichaltrigen Frau? Etwa gleichaltrig? Nee. Nee? Oder na, ja, ach so knapp. Aber ich weiß auch, dass das irgendwie von extremer Peinlichkeit. Auch. Von extremer Peinlichkeit begleitet war. Ja, ne? Ja. Komisch eigentlich. Und man versuchte dann auch gleichsam mal so die Körperdistanz deutlich zu erhöhen. Ungefähr auf dieselbe Distanz. Ja, ist schon klar. Und, fängst dann auch an mit den. Also irgendwie so, dass das auch von der Optik her. Blöd kommt ja. Ja, irgendwie ja, akzeptabel ist. Ja, und man hat auf einmal auch keine Lust mehr so zu tanzen und ach blöd, ja. Tanzen ist doch doof. Ja. Geh lieber noch ein Wasser trinken. Aber hast du auch so eine richtig Schieber ganz lang Tanzerfahrung, Erinnerung? Ja, so Schuldisco-Fanlage, also ja, irgendwie ja. Sowas? Ja. Ach, bei uns, habt ihr das auch gemacht, so mit Mädchen sitzen auf der einen Seite und Jungs auf der anderen? Nee, war bei voll euch, doof, ehrlich? Ja, voll doof. Also warst du da Tanzschule? Nein, ja, war ich auch, aber das meine ich jetzt Grundschule nicht. Als Tanzschule als Grundschule? Nee, aber das ergab sich so auf den Partys, weil natürlich mit den Kumpels rumhingen und die Mädels hingen mit den Freundinnen rum und dann auf einmal saßen die so blöde getrennt alle. Und man, ach so, und dann zwischendurch die leere Tanzfläche. Man kannte ja den Trick mit dem Alkohol noch nicht in dem Alter, dass man sich einfach zuschütten muss, dann läuft das irgendwie. Ah ja, das besoffen entschuldigt alle, wa? Ja. Und deswegen saßen dann alle halt erstmal stundenlang rum, bis dann irgendeiner, meistens kamen die Mädchen dann auf die Idee, jetzt mal anzufangen. Und Mann, das Zittern, was dann einsetzt, wenn einer von denen aufsteht. Ich hab immer auf Damenwahl gewartet. Gab's bei euch auch Damenwahl? Ja, klar. Ich sag ja gerade, die Mädchen haben angefangen meistens. Ja. Die haben praktisch die Damenwahl in die eigenen damals kräftigeren Hände genommen. Ja, und dann sitzt du aber auch blöde da, wenn dann noch irgendwie der Klassenhässlichste und du. Ja, alle hampeln da rum. Nee, also ich muss ja sagen, dass ich zwar beim Fußball immer als Letzter gewählt worden bin, aber bei der Damenwahl ging's doch. Also hatte hatte ich doch ganz gute Karten. Mann, habe ich dann? Nee, ich glaube, war ja letzte Drittel so. Nee, also dann, was mich dann natürlich später genervt hat, war die Tatsache, dass die Mädchen in dem Alter doch so Jungs ganz gut fanden, mit denen man auch mal reden kann. Das hat mich später total angekotzt. Wieso, weil du nicht reden wolltest, sondern... Doch, ich wollte schon auch reden, aber... körperlich ausleben. Ja, also zumindest mal die Scheu vor der ersten Reaktion verlieren. Nee, ach da. Nee. Aber das ist ein ganz interessantes Thema, ne? So. Ja, du bist doch auch so ein Typ, mit dem man mute reden kann. Ja, aber das hat mich irgendwann genervt. Kennst du das nicht? So die Jungs, die mit den Mädels dann knutschen, aber du bist so der Typ, bei dem sie sich dann ausheulen? Ach, das hat sich dann so rumgesprochen unter denen. Ja, die sagt dann, ey, Johnny ist so ein Seelchen, geh mal zu dem. Der küsst du, aber Johnny, mit dem kann man toll quatschen. Na, da müsste ich mal ein paar alte Schulkameradinnen befragen. Vielleicht ruft er gleich mal eine an. Und ist dann aber nicht so reden dann auch eine Möglichkeit, sagen wir mal, sich näher zu kommen? Dass man einfach immer leiser spricht und dann kommt die näher oder zack, zack, Überraschungsangriff? Ach ja, ich war da noch nicht so... Also, nee. War nicht so meine Art. Nicht so taktisch. Nee, ich fand da Reden auch durchaus okay. Ich meine, dann blieben einem Peinlichkeiten erspart und so. Das war schon okay. Ja. Also insgesamt, so nach einer Weile, also man dachte ja auch immer, die sind an einem wirklich interessiert, weißt du? Die Mädels. Ja, und dann hörst du dir irgendwann und so an, der so und so, der ist so doof zu mir, aber mit dir kann man wenigstens reden. Also, ach nee. Und habt ihr auch so Erfahrungsaustausch unter den Jungs gemacht? Dass man so Strategien, Taktiken, kleine Kniffe? Nee. Grundsätzlich nicht? Nee, ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass mich diese typischen Jungengespräche schon immer genervt haben. Ah ja, das kenne ich. Also so erstens kommt bei den meisten Jungs ja aus Unsicherheit und bei Männern auch noch später. Aus Unsicherheit werden dann Frauen so, also die Gespräche werden dann ganz komisch. Ja. Weißt, wahrscheinlich sind sie in einer Beziehung oder wenn es ihnen ans emotionale Leder geht, sind sie wahrscheinlich alle Waschlappen und verlass mich nicht. Aber wenn es dann mit den Jungs, dann heißt es so, die Schlampe. Und, ja. Und damit konnte ich noch nie was anfangen. Geht mir bis heute so. Ich kann mich kaum mit Jungs unterhalten. Aber ich finde, du bist ein Typ, mit dem kann man nicht reden. Ich finde auch. Ich meine, mit mir kann man auch ganz gut knutschen eigentlich. Ja? Ja. Ach, ist ja interessant. Also falls du mal irgendwie... Ja. Obwohl... Naja, Mensch, ist ja direkt eine Idee. Naja, ich meine, lässt sich nur nicht so gut im Radio übertragen. Nee, mit so einem Headset ist so blöde, oder? Hat man immer irgendwie... scheiß Mikro im Mund und so. Kannst du mit Call Me küssen? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht. Echt probiert. Nicht? Nee. Mit Ey, du hast hier einen großartigen mit Kaugummi küssen können vor dir. Ja, na, dann können sagen wir mal so, dann können sich ja alle Mädchen gerne mit Kaugummi küssen. Mann, das klingt jetzt wieder super eklig, oder, was ich gerade gesagt habe? Nö, gibt bestimmt eine Menge Leute, die das mögen. Nee, aber kennst du nicht, dass es manchmal sowieso ruckzuck geht, dass du nicht mal die Chance hast, jetzt ein Kaugummi ordentlich ins Silberpapier einzuwickeln und zur Seite zu werfen? Ich kau nie Kaugummi. Ach so, nee? Nee, super selten. Ach, ich habe das immer als so einen Ausdruck innerer Amerikanisierung von mir genommen, dass ich so verflucht gerne Kaugummi gekauft habe. Nee, ich hab die schon auf Mundhöhe abgelehnt, die Amerikanisierung. Und darunter dann aber voll amerikanisiert, oder? Nee. Ich habe auch nie Boxershorts getragen. Nee? Nee. Mach doch mal die Arme hoch, das smellt doch like Teen Spirit. Du hast nie Boxershorts getragen? Nee. Boxershorts sehen ja cool aus, aber sind in gewisser Weise auch wieder relativ unpraktisch. Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal küsst. Zum Beispiel, ja. Nee, Boxershorts finde ich unpraktisch, genau. Und ja? Die findest du auch nicht sexy. Nee, die sehen aber wie diese komischen die sehen aber flott aus. Aber die sehen natürlich in gewisser Weise auch relativ neutral aus, wa? Also wenn man jetzt die Hose auszieht, sieht man eigentlich aus wie so ZSK Moskau, so auf dem Fußballplatz. Da ist vor allen Dingen immer sicherer, also besser, man wird ausgelacht, weil man witzig aussieht, als dass man ausgelacht wird, weil man bekloppt aussieht. Insofern sind Boxershorts natürlich schon... Ach, meinst du, mit Boxershorts sieht man witzig aus? Ja, doch. Ja? Also unter Umständen kommt drauf an, was drauf gedruckt ist. Und hast du auch so die Erfahrung, dass du möglicherweise unter der Hose dann doch komisch aussiehst? Mhm. Also so schlüppermäßig so? Nee, schlüppermäßig. Nee? Nee. Nee, so diese weißen Feinrippbuchsen? Na, die können die dann überall hängen immer so? Das kennst du ja nicht? Nee, die dürfen natürlich nicht hängen, aber weiße... Naja, aber die hängen na, nicht die kurzen weißen Feinrippbuchsen. Da sind eine normalen, müssen schon so ein bisschen Schlüpper, Bein haben. Männer, Jungs, Schlüpper. Nee, nicht so eine. Nee, so eine nicht. Nee, hast du die nie tragen müssen? Nee, eigentlich nicht. Hast du nie im Leben lange Unterhosen angehabt? Doch. Nur wenn es richtig arschkalt war oder was? Ich habe jetzt gerade lange Unterhosen an. Ach, zeig mal. Mach mal die Hosen da hoch. Ja, und was ist es? Weißer Feinripp. Super. Beste Schießerqualität. Schießer? Ich finde die klasse. Die sind doch aber super zum Hängen prädestiniert, oder? Ja, wenn man die kannst du halt, ja, nach ein paar Wochen sind die halt ausgewaschen, aber... Und was macht man dann damit? Fensterleder draus. Nee, neue kaufen. Neue kaufen. Ach, du bist auch ein Verschwender. Dann musst du kochen, dann laufen die immer wieder ein Stück an. Nee, ich finde so klassische Unterwäsche halt was. Also ich meine, solange kein Bierbauch drüber hängt, geht das schon noch. Also wenn es bei mir, da habe ich echt eine Macke. Lange Unterhosen, da wäre ich neurotisch. Also weil ich bei der Armee musste ich ja dann auch quasi, jedenfalls im Winter so ewig tragen. Und jetzt halt immer die so sind ja sicher auch aus. Nicht die Regel, aber prinzipiell finde ich so klassische Unterwäsche nicht so richtig falsch. Also muss man natürlich ein bisschen gucken, man muss halt ein bisschen Griff dafür haben. Ja, nee, aber wenn es bei mir ganz hart auf hart kommt, dann suche ich mir lieber irgendeine Freundin und borg mir von der eine Strumpfhose, so eine Wollstrumpfhose. Mhm, finde ich auch gut. Na, da sieht man immer ein bisschen aus wie so ein Marienkäferchen tanzt irgendwie. Also man müsste bloß noch so Antennen so auf dem Kopf haben und könnte so ein bisschen Schritte machen. Rudolf Nureyev-mäßig aus, noch nicht ganz so durchtrainiert. Ja, so in der Art. Ja. Aber mein Gott, wenn es kalt ist so. Ja. Und, weißt du? Ja, und wie reagiert die Weiblichkeit drauf, die das also optisch genießen kann? Ich muss ja nun sagen, dass ich das nicht so viel rumzeige. Also. Ah ja. Deswegen kann ich da nur einzelne Statements... Und die? Da sind doch durchaus positiv, möchte ich mal sagen. Wirklich? Ja, sonst würde ich das ja nicht anziehen. Also ach so. Meine, da na, man kann ja auch, wenn man sie schickt macht, kann man die auch zum Beispiel gleich mit ausziehen, mit den Jeans. Ja, aber dann ist ja der Akt des sich Entkleidens ein bisschen gestört. Ich muss übrigens mal der kurz... Der ist durch lange Unterhosen grundsätzlich gestört. Gut, Johnny. Nicht unbedingt. Weil ich komme gleich nochmal wieder. Ja. Mach mal weiter. Okay. Naja, ich würde jetzt erstmal mit der Sendung anfangen. Ja? Viel Spaß. Wo bist du jetzt zu sehen? Sag nochmal. www. talk.com/talk. Da kann man jetzt Johnny im Interview hören. Ich weiß nicht, was daran besonders sein soll. War ja eben die ganze Zeit hier im Interview zu hören. Aber da eben computermäßig, was ja vielleicht auch ein Vorteil sein mag. Tag, liebe junge Menschen. Auch das gleich ein Anrufer. Da will ich mal nett sein oder nicht böse. Hallo? Und dann hat er einen Schreck gekriegt. Ei, ist ja schlimmer als der erste Kuss. Tag, zweiter Anrufer. Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich wollte mich nur entschuldigen, dass ich vorher mal die Sendung so mies gemacht habe. habe. Hast du die Sendung nicht gemacht? Michael aus Lichtenberg. Ach, kannst du mal zitieren, wie in welcher Art und Weise du die Sendung nicht gemacht hast? Na, weiß ich nicht mehr, ich hab doch so, dass du nicht vorbereitet bist. Verdränge ich immer gleich, volle Pulle. Ja. Ach, welcher Teufel hat dich denn da geritten, sowas zu sagen? Weiß auch nicht. Also auf jeden Fall bist du ein guter Moderator. Also dein sprachlicher Ausdruck ist hervorragend und wie du auf die Hörer eingehst, ist wirklich vorbildlich. Und du möchtest mal Deutschlehrer werden? Nee, durchaus. Nee? Weil du jetzt so toll meinen Ausdruck rezensiert hast quasi. Ja, übrigens, du bist von Petra Harten gegrüßt worden. Hat mich sehr gewundert, dass eine Moderatorin andere Moderatoren von anderen Sendern grüßt. Wo hat mich wer gegrüßt? Petra Harten. Wo hat die mich gegrüßt? Von ihrem Sender aus. Was ist denn ihr Sender? News Talk. Ach. Kick mal inne an. Na, das kommt doch ja nicht an, wenn ich hier Sendung mache. Da kann ich das doch ja nicht hören. Ja, naja, ich weiß auch nicht. Also. Johnny ist wieder da. Ja. Ich bin gerade von einer Kollegin von News Talk gegrüßt worden. Das ist ja auch nicht komisch. Nicht gerade, also mehrmals schon. Mehrmals schon? Die will da was von dir. Die hat auch andere gegrüßt. Ich weiß, was die von mir will. Deine Telefonnummer, Johnny. Micha war dein Name, wa? Ja, okay. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Okay. Ach, manchmal ist doch aber Radio auch super nett, oder? Da ruft eben den Michael an und entschuldigt sich dafür, dass er mich in der letzten Sendung beschimpft hätte. Dass ich immer unvorbereitet in der Sendung bin und sowas und arrogant. Und wer hat kommt gesagt, denn darauf? Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist ja frech. Wo ich ja nur bekannt bin, vor mir ein Stapel handgeschriebener Manuskripte liegen zu haben. Ja, allerdings. Ja, die über die Woche hin erarbeitet werden. Sortier die mal kurz weg, damit ich sehen kann. Ach, du bist aber auch ein feiner Kerl, Johnny. So. Ja, ich weiß, mit mir kann man sich ganz toll unterhalten. Warten jetzt, nehmen Sie dabei, Hotwired, nehmen Sie keine mit langen Unterhosen oder was? Nee, die haben gesagt, bleib, wo du bist. Nee, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist doch erst um 11:15. Da gab es irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten. Die rufen an. Die rufen, von wo aus rufen die an? Hotwired klingt ja doch eher Ami-mäßig. Ja, San Francisco. Und da rufen aber die aus San Francisco an? Na, ich verstehe das ja auch nicht richtig. Die machen irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Live-Geschichten und unter anderem halt einmal im Monat SOS Radio TNC. Und das ist ein Radio. Es gibt eine Geschichte darum, dass nach dem großen Webcrash von Februar 1996, der natürlich nicht stattgefunden hat. Da wollten die alle Doom runterladen oder was? Nee. Nein, es ist eine erfundene Geschichte. Da ist angeblich ein Radiosender im Internet halt verloren gegangen und den gibt's jetzt wieder. Und es ist halt so, ja, es ist halt eine nette Geschichte. Und die machen im Februar. Aber du bist nicht bereit, die nette Geschichte zu erzählen, merke ich gerade. Kannst du mich mal aussehen lassen? Im Februar wird Fritz halt eine Sendung mit denen machen, eine Stunde lang live, nur im Internet zu hören. Und dann wahrscheinlich auch hier. Also ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Müssen wir halt noch besprechen. Ja. Und jetzt soll ich dann nur kurz schon mal Hallo sagen. Und warte jetzt hier und verbringe meine Nacht bei Fritz. Deswegen, ich gehe dir jetzt so lange auf die Nerven, bis dieser Anruf kommt. Ehrlich? Fang einfach an, ich höre ein bisschen zu. Ach so, na, jetzt ist ja erstmal nichts zu hören. Das kennst du hier, oder? Kennst du? Hast du das erkannt? Are you crazy? Yes, that is the sound of. Hast du erkannt? Ja, kann ich. Are you crazy? Yes, that is the sound created by. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei der Wahnsinn. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Jetzt kommt was Doofes gleich. Mit Captain Kirk Kuttner. Das musst du mal neu machen. Ja. Aber das. Und sprich toll, bitte ins Mikrofon. Wieso lacht, findest du nicht? Nee? Dörte Kaspari. Ja, ist ja auch. Die ist jetzt glaube ich in Moskau. Man kann sich alles überhören. Ja. Ach, die ist in Moskau? Nee. Ich find's jetzt ätzend. In Moskau. Findest du jetzt? Ja, ehrlich? Nein. Ja, klingt ein bisschen gekünstelt. Nee, das war, glaube ich, echt. Naja, gut. Ja, ach so. Das ist ja jetzt Geschmackssache. Dann werde ich mal jetzt hier die ganze Welt begrüßen. Vielleicht hört sogar San Francisco mit. Nee, das geht ja jetzt überhaupt ja nicht, wa? Nee. Und mit so einem Weltempfänger kann man auch mal nur Kurzwellensender hören, oder? Da hörst du wahrscheinlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, in Chile sitzt, nur Deutsche Welle oder irgend sowas, hä? Ja, sag mal, du bist nicht. Dann Auskenner, du bist doch der alte Radiofuchs. Mit Radio hast du nichts am Hut. Ich weiß gerade mal, wie ich das bei mir einstelle. Johnny, wie macht man denn immer schicke Werbung? Mir fällt gerade ein, ihr könnt eine schöne Werbung machen. Für die Country-Teasers. Da weißt du jetzt im Moment nicht genau Bescheid, was das ist, war Country-Teasers. Ah, Mensch, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, also richtig. Sagt mir ja nichts. Also direkt musst du das jetzt auch nicht formulieren. Doch, die hast du schon mal gehört und fandst du auch nett. Die sind doch nett. Das sind die. Ich muss mal die Platte einpacken. David, ja, hast du das mitgeschnitten? Ich muss hier meine CD im Schacht versenken. David, hast du das? Wenn ich dich da nochmal an diese großartige Fehlleistung erinnern darf. Die CD im Schacht jetzt versenken. Ich finde, das ist überhaupt keine Fehlleistung. Die CD im Schacht versenken ist ein ganz großartiger Ausdruck. Hier, hört euch mal an, wie sich eine CD im... Oh, oh, scheiße. Ich bin hier weiter rum mit der... Obwohl, CD IQ, das so, ist auch nicht schlecht. CD im Schacht versenkt. Und jetzt spielen wir... Das sind nämlich die Country-Teasers. Na, supi. Super. Erkennst du das? Ja, das ist klasse. Ba-dum-bum-dum. Sometimes it's hard to be a woman. Vielleicht werde ich da nochmal singen, ey. Love to just one man. Johnny, du musst mal auch mitsingen hier. Dein Mikro ist offen. Nee, lieber nicht. Nee, du singst ja. Ich spiel auch Bass. Ich trau mich auch nur, wenn diese volle Pulle falsch singen. Wenn die noch falscher singen, als ich kann. Doing things that you don't understand. Die sind am Freitag im Roten Salon. Ach. Die sind, glaube ich, die sind ziemlich nett. Oh, Freitag ist irgendwas anderes noch. Nee, Sonnabend sind die im Roten Salon. Samstag oder, ist auch was anderes. Oder Freitag oder Sonnabend. Warte mal, was ist das? Das ist natürlich blöd, wenn man dann nicht informiert ist. Was ist der Freitag, ein 13.? Dienstag ist heute ist 10. Mittwoch 11, Donnerstag 12, Freitag 13. Mhm. Richtig, da ist eine Menge, wa? Da ist Loft, Geheim und im Tränenpalast ist Panko, oder? Da wollte ich auch überall hin. Panko im Tränenpalast, ja, da muss ich unbedingt hin. Nee, also Tränenpalast ist ja dann doch eher uninteressant für mich. Wieso denn? Findest du Panko so scheiße? Kennst du, hast du die irgendwie mal mitgekriegt? Als nee, ich brauch die einfach nicht. Also Ich brauch die nicht. Was brauchst du denn sonst? Brauchst Liebe du die? Und Gesundheit. Brauchst du John Spencer oder Beck? Ja. Ja, aber John nur Spencer in Büchsen. Nee, John Spencer und Beck braucht man und Panko brauch ich nicht. Das ist der Unterschied. Nee? Nee. Ach, Panko sind großartig. Inge Pawelczyk, du wilde Wahnsinnsmaus. So einen Song muss man erstmal machen können. Oder Komm aus dem Arsch, ist auch ein toller Song. Ja, man kann ja nicht alles kennen. Hey, da hat doch unser Kollege Ronny Galenza hat den schönen Song gemacht. Er will, ja, einen Text geschrieben. Er will anders sein. Jetzt kommen hier gleich die Nachrichten. Ich werde völlig verrückt. Mit Johnny unterhalten, Musik spielen. Mach mal erstmal. Die Nachrichten gleich kommen. Was soll ich machen? Na, weiter. Nachrichten. So, Sendung und Nachrichten. Ja. Aber ich krieg, das kommt jetzt, da ist schon längst draußen. Ich komm gleich nochmal. Ja, ach, das ist schön. Man. Das waren Country Teasers. Die sind vermutlich am Freitag im Roten Salon der Volksbühne zu bewundern. Und jetzt kommen gleich, warum laufen die weiter? Die dürfen ja nicht, ach, weil du da dein Sweat endlos gespielt hast, oder? Ist das peinlich. Da kriegt man ein völlig unordentliches Studio hier überreicht. Das muss ich jetzt erstmal korrigieren. Kerstin, haben wir so viel Zeit? Jetzt muss ich. Jetzt mach erstmal. Das ist dein Mikrofon, oder? Ja, das ist mein Mikro. Kerstin. Haben wir so viel Zeit? Wir haben. Na. Ach so, jetzt sind da schon 10 Sekunden überfällig, wa? Ja. Aber es wäre, glaube ich, auch peinlich, wenn ich jetzt voll pünktlich wäre, weil ich sonst auch nie pünktlich bin. Das ist richtig. Dann sieht es aus, als wenn ich mich irgendjemandem andienen will. Da muss man doch nicht etwa, oder? Nee. Ach, na, sowas macht man doch nicht, das macht man doch nicht bei Kollegen, sondern das macht man dann immer eher so in die Chefrichtung, oder? Wie heißt denn das hier eigentlich? Das heißt doch immer Nachrichten, Fritz, na. Jetzt muss ich hier erstmal die Seite. Da-da-da-da, tam-ta-ta. Na, guck mal, was jetzt. Na, da. Also, na, hier stimmt doch was nicht. Da ist doch was irgendwie nicht in Ordnung. Naja, aber ist doch aber entschuldbar, oder? Wenn ich jetzt hier voll. Doch, ist eigentlich richtig gewesen von mir. Mhm. Wenn man voll von Johnny abgelinkt wird, kriegt man dann noch jede Menge Anrufe. Ich hab's ja mit angehört. Hallo, Anrufer. Ach, jetzt kann man zuhören. Ja, hab ich ja auch. Weiß ja auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Wieder rangehen. Hallo? Red weiter, wir hören gerade zu. Bin ich das? Ja, du bist es. Ach so, ich wusste nicht, dass ich gerade direkt durchgekommen bin. Mit wem hast du jetzt geredet? Mit wem hast du jetzt gesprochen? Ich habe mit Kuttner gesprochen. Nee, das stimmt doch nicht. Du hast doch vorher schon mit jemandem gesprochen. Da ging es doch ums Bett. Ich bin leider direkt durchgestellt worden und weiß auch gar nicht, worum es geht oder sowas. Geht ja auch noch um Janusz, dass die Nachrichten jetzt sind. Würdest du die Nachrichten bitte an? Irgendein Thema und ich muss dazu dann irgendwie. Das Thema kommt da noch. Willst du mal bitte die Nachrichten ankündigen? Könntest du sagen, dass jetzt Zeit für einen Fritz Kurz? Nee, dass jetzt Zeit für einen Fritz Kurzinfo ist? Jetzt ist die Zeit fürs Fritz Kurzinfo. Ja, sag mal die Zeit durch. Ist 22:32 Uhr. Sag mal bitte. Es ist 22.33 Uhr und jetzt. 32. Fritz, Kurzinfo. Protest in der serbischen Hauptstadt Belgrad demonstrierten am Abend erneut fast 100.000 Menschen. Sie forderten demokratische Reformen und den Rücktritt von Präsident Milosevic. Das oberste jugoslawische Bundesgericht wies die Einsprüche gegen die Annullierung der Kommunalwahlergebnisse endgültig zurück. Die regierenden Sozialisten hatten vor 3 Wochen die Wahlen in allen Gebieten wiederholen lassen, in denen die Opposition siegreich war. Konflikt. Trotz palästinensischer Warnungen hat die israelische Regierung den Bau einer jüdischen Wohnsiedlung in Ostjerusalem genehmigt. Es handelt sich um die erste Siedlung, die gezielt für jüdische Bewohner im Zentrum des arabischen Stadtteils errichtet wird. Tagung. Die Außenminister der NATO-Staaten haben die Entsendung einer neuen Bosnien-Friedenstruppe beschlossen. An dem Einsatz werden rund 30.000 Soldaten teilnehmen, darunter auch Einheiten der Bundeswehr. Im Bundestag wollen auch die Oppositionsparteien SPD und Bündnis Grüne dem Einsatz zustimmen. Position. Am heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte hat das UNO-Flüchtlingshilfswerk die deutsche Asylpolitik kritisiert. Der Schutz von Asylsuchenden werde immer weniger gewährleistet. Bundesaußenminister Kinkel erklärte, die Regierung werde an ihrer derzeitigen Menschenrechtspolitik festhalten. Sport. Die Berlin Capitals bezwangen am Abend in der deutschen Eishockeyliga die Düsseldorfer EG mit 3:0. Wetter. Nachts bedeckt, vereinzelt Sprühregen, Temperaturen minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen teils stark bewölkt, örtlich Aufheiterungen bei 0 bis plus 5 Grad. Und jetzt Verkehr? Ja, Verkehr. Im B5 Küritz Richtung Perleberg zwischen Demmertin und Gumtow kommt es nach einem Unfall zur Vollsperrung. Und B2 Eberswalde Richtung Angermünde wegen Bauarbeiten an der Brücke über den Oder-Havel-Kanal kommt es zu Behinderungen. Bitte diesen Bereich möglichst weiträumig umfahren. Vielen Dank, das war ein Fritz Kurzinfo mit Kerstin Torp. Tschüss. Tschüss. Sagt man eigentlich, diese Tschüss sagt man eigentlich nicht, oder? Blade, Roller, Cottbus, Samstag, 21. Dezember. Neue Messehallen. Der vierte Cottbuser Inline-Skating-Event. Gerollert und gebladet von der Firma Rollerblade. Geblade Rollert wird in 2 Hallen. In Halle 1 gibt's Disco und eine Halfpipe. In Halle 2 ein Street-Parcours, Stände, Internet, Essen und Trinken. Der vierte Cottbuser Inline-Skating-Event. Samstag, 21. Dezember. Der Anfang fängt an um 14 Uhr. Das Ende hört auf um Mitternacht. Eine Kniescheibe bricht bei 5 Newton und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei Fritz. Manchmal hören sich so Dinge ja doch ein bisschen komisch an. Wollen wir nochmal hören? Internetessen wird da versprochen. Hör mal zu, Johnny! Hör zu! Jetzt bei diesem Trip, das musst du ja wissen. www.essen.de. Blade, Roller, Cottbus, Samstag, 21. Dezember. Neue Messehallen. Der vierte Cottbuser Inline-Skating-Event. Gerollert und gebladet von der Firma Rollerblade. Bis dahin ist ja noch klar. Gerollert wird in 2 Hallen. In Halle 1 gibt's Disco und eine Halfpipe. In Halle 2 ein Street-Parcours, Stände, Internet, Essen und Trinken. Siehste? Internet-Essen. Kinder, wir leben voll in einer virtuellen Welt. Was ist denn das Essen? Ja, frag mich, was ist denn das Essen? Internet, Essen und Trinken. Ja. Muss man mal hin. Wie ist denn bei dir so mit Internet-Sex? Läuft wunderbar. Ja? Die haben doch jetzt so richtig so große Massageapparate erfunden, die man hinten in den Computer drin steckt. Und dann fängt es an zu rütteln, oder? Ich habe irgendwann so einen Testbericht von so einer Maschine gelesen, die man sich tatsächlich also an bestimmte Stellen klemmen soll. Und da hat der Tester, das war echt sehr, sehr klasse, hat der Tester bemängelt, dass das Kabel ein bisschen kurz ist. Und ich habe mir den so vorgestellt, wie sein Computer auf dem Schreibtisch so steht und er da so drunter hängt. Und hat er irgendwie so Vergleiche gemacht, so sagen wir mal, zu traditionellen Spielzeugen, sagen wir mal, Staubsauger oder eine kleine 9-Volt-Batterie oder irgendwie so? Weiß nicht, nee. Hat das aber ernsthaft getestet. War lustig. Haben Sie den fotografiert? Gab es ein Foto von dem? Nee, von dem mit nicht, Gerät aber von dem Gerät. Nee. Ach, nur von dem Gerät? Ja, das sah schon gefährlich da aus. Da muss man eher seltsam aussehen, oder? Da sieht man bestimmt sehr seltsam mit aus. Jedem das, was ihm gefällt. Und dann, aber ist doch komisch, was? So sagen wir mal, Sex bei einer Übertragungsrate von, sagen wir mal, 230 Byte pro Sekunde. Viel kann ja nicht passieren, oder? Ja, da dauert ja so ein Orgasmus 2,5 Stunden. Was ja nicht so aber richtig schlimm ist. Sparflamme. Ja, da kommen wir ja drauf an. Ich meine. Ja, da kannst du Blumis inzwischen durch und so oder dabei. Ich weiß nicht, gibt's denn sowas schon? So eine Anzüge und so? Weiß ich nicht. Nicht wirklich, ne? Weiß ich nicht, aber das kann ja schon sein, dass man dann quasi so einen Taucheranzug und an ein paar Stellen so saugt die Apparate und an anderen Stellen Druckapparate. Oh, so mit Saugapparaten. Und ein bisschen auch, dass unter den Arm mal gekitzelt werden kann und so eine Schichten. Wäre auch nett. Du was? So einen kleinen Mixer? Ja. Mit so. Am anderen Ende sitzt ein dicker Sexaner, der. Ja. Der hat ja mal so richtig Internet macht. Ja. Gut, dann weg mal hier nochmal meine Sendung ankündigen. Das ist ja mal praktisch. Die, da wird spielst du denn wieder? Na bitte, dann kannst du vielleicht mal sagen, was für eine Sendung hier wir sind? Oder könntest du das mal... ich habe ja heute meinen lebenden Trailer im Studio. Die lebende Trailermaschine. Wo soll ich denn drücken bei dir? Nee, spiel mal lieber. Sprechfunk. So, gut, wa? Und jetzt muss ich ja eigentlich wieder mal noch toll Sophie Reuss kurz anspielen, oder? Weil ich finde, das ist so beziehungsreich, wenn die dann singen, Welcome to my world. Dann fühlen sich doch junge Menschen bestimmt gleich eingeladen, oder? Denkst du nicht? Antwort. Ich überlege. Man kann nicht immer auf alles gleich antworten. Das ist nicht so wie bei dir. Das würde mir jetzt ein rein rhetorisches oder kollegiales ja, reichen. Hast du nicht mal überlegt, zum Beispiel am Anfang eine großartige Anfangsmelodie zu setzen? Ich habe einen ganz super, Ich habe eine super Single, die ich für nächstes Jahr wird der Soundgarden am Dienstag ein bisschen aufgepeppt, also ich mache ein paar eigene Trailer und so, weil muss man einfach mal machen. Ich bin ja dazu immer zu faul, aber ich habe eine super Single, die so ein ganz tolles Intro hat und das wird neuer Intro-Trailer für, also natürlich gibt's weiterhin den Soundgarden-Jingle, ist klar. Und dann musst du so schick lauter Johnnies aus diesen Johnny-Musiken immer noch hintereinander schneiden. Aber aus Film, ein Film ist ja immer ein Johnny. Also in amerikanischen hauptsächlich. Sieht aber immer scheiße aus. Ist egal, ist doch Radio. Ja, ist ja Radio. Ja, kann man auch nicht sehen. Aber die sagen so tolle Sachen, mach das nochmal, Johnny. Das wäre doch klasse, wenn man das so als kurzen Einwurf hat. Mach das nochmal, Johnny? Ja, und dann spielt den Song nochmal. Nee, die sagen eher sowas zum Beispiel. Beispiel 23. Nee, falsch, sowas. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Siehst du? Johnny. Ja, das wäre auch. Nee, das war doch okay. Sam. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Wäre aber trotzdem okay. Ach so. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Johnny. Genau. Spiel nochmal unser Lied. Das spielst du nach. Nichts Besonderes, es ist von mir. Lass es, du weißt, was ich hören will. Nein, weiß ich nicht. Du hast es für sie gespielt, dann kannst du es auch für mich spielen. Mir fällt die Melodie nicht mehr. Wenn sie es ertragen kann, kann ich es auch. Spiel es. Ja, Boss. Klasse, oder? Das ist wieder rumgespielt. Schön. Du hast ja gerade die Nase geschnaubt, oder? Nee, sah bloß so aus, schade. Nee, nicht wirklich. Ah, dachte ich, ich habe bloß aus dem Osten die Augenwinkel gesehen und habe gedacht, scheiße, jetzt hast du denn die Mikrofontaste auf, hast ihn wieder voll bloßgestellt. Nee. Schnaubender Johnny. Ey, manchmal, Liegt das auch so, wenn man das mal manchmal richtig, richtig doof sein möchte, richtig voll ausrasten? So. Kennst du nicht? Machst du das jeden Dienstag? Nee, das war, nee, ja, also noch schlimmer. Das wo, ist mir jetzt eben eingefallen bei diesen. Dass man da richtig den Doofen raushängen lassen. Ich mach das oft. Im Radio auch? Nee, im Radio nicht. Geht ja nicht alle an, aber ich mach das. Nee, auch zu Hause mach ich's eigentlich nicht. Ich glaube, man braucht eigentlich einer, der dabei steht und der einem dann sagt, ach, bist du doof. Ja. Und dann da irgendwie, also so eine Art Bestätigung, dass man richtig wie so die kleinen Strolche und aber alle zusammen mit der Hand in die Milch schlagen und voll debil, oder? Debil sein, klar. Ja. Also sonntags kann man dafür gut nutzen, um debil zu sein. Eigentlich kann man das immer kaum ausleben, wa? So wirklich. Na doch. Ich zieh mir jetzt meinen Pullover aus. Okay. Nimmst du vorher einen Kopfhörer? Nee, ohne. Das ist die große Kunst. Zeig mal. Nee, geht ja nicht ohne, weil da hinten das Kabel steckt. Ja, nee, ich war gespannt jetzt. Du kannst den Kopfhörer natürlich über aber den Kabel aber ich kann den ja auch erstmal so als Halskraus. Ich bin erkältet, Halskraus. Riecht der komisch? So. Nee. Das sieht schick aus. Das sieht auch ein bisschen dämlich aus, wa? Aber ich glaube, der Hörer kriegt das euch mit, wenn ich jetzt immer das Mikrofon sein? Oder vorm Mund behalte, oder? Ja, ich kann ja auch kurz du weiter... Du könntest es beschreiben. Ja, ich könnte beschreiben, wie du jetzt... Warum ist es eigentlich so, dass Frauen ihre Pullover anders ausziehen als Männer? Ja, da habe ich auch mal eine Sendung drüber gemacht. Weiß ach, ich auch nicht genau, ja. Was, na, da muss ja was bei rausgekommen sein, wenn ihr 3 Stunden über dieses Thema redet. Nee, das war eine Fernsehsendung, war bloß 1 Stunde. Ach so, ja gut, das ist natürlich knapp. Ja, die machen immer so, was? So überkreuzt die Arme und zotteln das dann hoch. Das ist natürlich viel mehr, was natürlich sexy ist. Wieso denn? Im Gegensatz erklär mal genauer. Na, weil sie dann zum Schluss die Arme angehoben haben. Weil sie dann die Arme anzogen. Und vorher, wenn sie überkreuzen, macht das doch durchaus einen Effekt, meinst du, ne? Ja, wobei ich glaube, der Endeffekt ist der größere. Ja? Ja, und Männer ziehen sie sich so um die, erstens leiern die dann immer die Hälse aus von stimmt, den T-Shirts und so. Ach, und sieht unmöglich aus. Sieht doch aus wie eine Tennisballwerbung, wobei oder? Sie, mit meinem weißen T-Shirt. Eine Tennisballwerbung. Der sprechende Tennisball. Wobei so in so Werbungen, die Männer ziehen jetzt auch ihre T-Shirts so aus, ne? Das ist einfach, auch so überkreuz? Ja. Ach, eher so PC-mäßig, war das? Wahrscheinlich kommt das aus Amerika. Bestimmt. Ja, dass Männer, die da, sagen wir mal, den Pullover über den Kopf zotteln, dass sie irgendwie gleich von der Frauenbewegung eher angeklagt werden. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Hast du Kind? Nee? Nee. Ja, jedenfalls konnte ich manchmal richtig doll ausrasten. Hm. Manchmal debil sein. Mach doch mal eine völlig debile Sendung. Ja, ja, ja. Oder, ich meine... Kannst dich doch mal gehen lassen. Da muss man doch aber dann auch so in Stimmung sein. Da muss man doch von vornherein in debiler Stimmung sein. Aber stell dir mal vor, du kommst jetzt irgendwie, sagen wir mal, hochkonzentriert, mit komplexen Gedanken beladen und so in so eine Sendung und versuchst dann auf debil zu machen. Ist doch auch peinlich. Ja, aber das passiert auch total selten. Ist doch so Professor Unrat-mäßig. Nee, aber stell mal, ich meine, ich glaube, das wird halt einfach wirklich dämlich. Ich glaube, das wird auch keiner gut finden. Aber könnt einem ja mal für eine Sendung, meinen, du kannst dir das doch leisten. Könnt ihr dir doch für eine Sendung mal egal sein, du kommst einfach an, mal so. Ja, und dann so ekeln, oder? Na, Pussychen, Mauli, so? Was für Wörter? Na, eklige Wörter eben einfach. Was war denn das für ein ekliges Wort? Na, zum Beispiel Schnullimaus oder so eine Sachen. Naja, gut, das sagst du ja häufiger. Schnulli. Ich muss jetzt zum Thema kommen, glaube ich. Ja, Mama. Oder nee, oder ich spiele erstmal den Zusammenschnitt von der letzten Sendung nicht? Von David vielleicht. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger ja Punkt gerne, jetzt. Ja. Mal kicken, ob es da Protest gibt. Jetzt rufen die bestimmt an. Na, die rufen jetzt schon alle an hier. Ach so, bei dir. Ja. Oh. Hallo, Anrufer. Hallo. Wer bist denn du? Mike aus Felten. Mike aus Felten? Ja. Mit V, Felten, mit Vogel V? Ja, im Norden, ja. Schön. Ab welcher Stadtgröße sagt man eigentlich immer dazu, wo man herkommt? Ab welcher Stadtgröße? Ja. Also mir fällt das auf, so manche Leute sagen mal, hier ist so und so aus so und so und manche Leute tun es nicht. Womit hängt das zusammen? Weiß ich nicht, naja, über Einwohner haben wir das. 12.000? 12.000, also könnte man, ist das jetzt die oberste oder die unterste Grenze? Oberste Grenze. Oberste, okay, können wir nachher ja, noch weiterfahren. Ja, ich wollte dich eigentlich mal grüßen, dich habe ich nämlich lange nicht mehr gehört. Ja, du musst am Dienstag mal das Radio anmachen, sag mal. Dafür ja, kann doch Johnny jetzt nicht. Also, ja, mit so einem vorwurfsvollen Ton wird hier gleich mein Kollege wieder abgekanzelt. Das kann ich nicht leiden. Ja, ich kenne ja noch aus alten Frühjahrszeiten und hat mich echt gefreut, dass ich ihn jetzt mal wieder gehört habe hier. Na, keine Pause gemacht. Ich habe die ganze Zeit doch. Denke danach halt immer, wann warst du mal dran? Dienstag, ne? War das immer, ne? Was ist denn heute für ein Tag? Nein, bei Ready for You. Ich glaube Mittwoch, oder? Oder auch Dienstag? Also nach mir kam immer John Peel. Ja, nee, das war Dienstag, stimmt, das mit John Peel war Dienstag. Habe ich auch schon mal angerufen gehabt, damals, da hast du die Megacity 4 im Studio gehabt. Ah, super, ja. Oh, das war gut, das waren die Zeiten. Ja, siehst du, hättest du mal letzte, wenn du letzte Woche gehört hättest, hättest du hier schön zwei Stunden mit Skunk and Nancy hören können. War eine super Sendung. Ja. Skunk and Nancy, ja, ist nicht so mein Freund. Na, war aber eine tolle Sendung. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mal John Spencer Blues Explosion hoffentlich. Oh, dann spielen wir hoch und runter hier, wir beide. Ja. Du musst jetzt immer mal Dienstag Soundgarden hören, ab 20 Uhr. Mhm. Dann hast du volle Pulle den Johnny in Nuss. Ja, ja, der ist meine Vorgruppe und danach drei Stunden dann Icke. Ja. Und da die Post ab, kannst du ja sagen, du. Bei mir hängen die Mikrofone richtig so in Hüfthöhe, wie bei John Spencer, die Gitarre. Die vibrieren, wenn. Da. So, okay, Jungs, ich muss jetzt schlafen hier, ne? Ach, echt? Ja. Na, sag mal, bist du verrückt? Ich muss aber auch viel raus. Naja, und? Du wirst doch mal, sagen wir mal, am Dienstag mal schön ein bisschen bis 1 Uhr Radio hören können. Dir das gemütlich machen, die Beine hoch. Wann musst du denn aufstehen? Ich? 6. 6, naja, 5 Stunden. Bis 12 kannst du? Bis 12 kannst du durchhalten. Ja, ein bisschen weg noch, ja. Ja, ein bisschen. Ey, hier geht noch voll die Party ab. Okay. Aber doch, wir haben noch Frauen eingeladen und richtig und ja und Hunde, die Salto können und lauter ganz tolle Attraktionen, echt. Wolltest du nicht Frauen, die Salto können? Und Jungs, eine Frage habe ich noch. Ja? Was ist denn jetzt am Freitag bei dieser Spezialsendung? Läuft die noch? The Crazy World of Music? Oder wie? Nee, oder? Doch. Oder noch eine, wa? 8-Stunden-Special am Freitag. Irgendwann ist sie zu Ende. Ich wüsste doch auch nicht genau, wann ist sie zu Ende? Demnächst. Guck doch mal ins Netz. Guck, mach doch mal an. Na, ey, das dauert doch wieder ewig. Ja, stimmt. Eingabetaste drücken. So, mein Haus, Felten, wie heißt denn überhaupt? Mike. Ja? Wie alt bist denn du? Ich bin 26. 26? Ja. Und da kennst du Johnny noch aus For-You-Zeiten? Den kenn ich sogar schon. Damals war er noch bei FFP2. Das gibt's da ja nicht. Mein alter Fan. Super, Mike. Sag mal, in der FD hört und hört Westradio, ey. Ich hab mir ja sogar schon mal geschrieben und haben uns like geschrieben. Fand ich immer so gut, dass er The Clash gespielt hat damals und die Alarm und so Sachen. Ich mein, ja, musst du mal weiter die Sendung hören. Spielt also, er heute immer noch. Du wirst irgendwie, genau, du machst hat gerade sich an, geändert. Denkst, sag mal, ist das die SFB 2, was ich hier höre? Und dann damals, die letzte For You-Sendung, da habt ihr euch doch mit John Peel unterhalten. Ja, genau. Weiß ich, was Silvester war, glaube ich. Ja. Wobei, eins muss man ja sagen, wenn du ab jetzt immer dienstags hörst, ab 8 Uhr, die Übergänge waren ja von, also die Übergänge zu John Peel waren nicht ganz so unterhaltsam wie die zu Jürgen Kuttner. Insofern ja, kann man... Das kam ja vom Band, ja, ja. Peel war ja, genau. Band, war, oder? Ja. Ja. Aber das war mal ziemlich legendär gewesen damals. Das ist immer John Peel, das war echt super, wirklich. Ja, aber wir mussten alle vor unseren kleinen Volksempfängern gesessen, du. Habt ihr eigentlich die Chance, diesen Mann mal wieder ranzuhören, euch? Irgendwie? Also ich habe ihn letztes Jahr gesprochen. Ich war in Bristol gewesen. Ach man, John Peel ist doch nicht für junge Menschen, das weißt du doch. Ach, doch, na klar. Top Man ist das, er spielt die beste Musik. Keine Ahnung, ob man, ich glaube, dass es da auch mal Diskussionen gab, aber da bin ich jetzt wirklich überfragt. Das sind ja dann also ich weiß, dass er hier auf SSB 4 eine halbe Stunde ist, hier auf Multikulti. Ja. Ich glaube, Sonntagnacht von 1 bis halb 2. Wo sendet denn der überhaupt? Ich habe das echt nicht mehr verfolgt. Also jetzt... John Peel? Ja. BBC World Service? Aha. Ist da noch zu hören? Montag von 15.30 Uhr bis 16 Uhr. Und dann ist er... So bitter, wa? Und dann ist er Sonntag, Montagmorgen von 1 bis 1.30 Uhr ist er dann nochmal auf. Halbe Stunde? Ja. Eieiei. Ja, und dann hören wir ja noch über Satellit, BBC Radio One. Ach so, genau, das meinte ich eigentlich, Radio One ist er. Und das sind dann aber 2 Stunden, oder wie? Das ist doch der einzige DJ, der von Anfang an dabei ist. Also die anderen haben sie alle rausgekannt. Wirklich der einzige, der noch von der alten Garde da ist, John Peel. Du kennst die da alle? Natürlich. Oh, gut. Ab. Damals BFBS und schon. Ich hab's gesagt, früher war alt besser. Ja. Ja. Obwohl, ich muss sagen, Fritz ist auch okay. Also, ja, finde ich aber auch. Hat mir wirklich gut gemacht. Ja. Auch Trevor Wilson, der so ganz nett. Ja. Berg auch ab und zu mal Sonntag. Haben wir zumindest auch einen mit einem britischen Akzent. Ja. Und ansonsten sind wir beide hier, Johnny und ich auch im Grunde wie John Peel, oder? Ein bisschen. Oh ja. Oh ja. Aber John Spencer muss dann auflegen. Ja, hab ich jetzt nebenbei. Hast du John Spencer bei? Nee, heute nicht. Und habt ihr was von The Fall? Nee, nächsten Dienstag. Fall spielen Weihnachten, glaube ich. Nee, das war letztes Jahr. Dies Jahr wieder. Dies Jahr wieder. Warst du da? Ja, letztes Jahr. Am Rosa. Ja, ich trau mich das ja nicht zu sagen. Ja. Toll, wa? War gut. Ah, ja, ey, Kind mit einem brennenden Baum, du kannst wissen. Okay, danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja. Tschüss. Ciao. So, dann mache ich jetzt hier den Zusammenschnitt von der letzten Sendung. Ist nett immer, ne? Ist nett, oder? Ja. War, wenn Leute einem so huldigen? Ja, vor allen Dingen, wenn man so, ich meine, vor allen Dingen, wenn er das ewig nicht gehört hat. Nee, aber vor allen Dingen, wenn er so die alten Sendungen schon gehört hat, dann so ist das ja nett. Ja. Aber bei mir ist es ja irgendwie die einzige alte Sendung, die ich hier mache. Halt, komm, ach, noch in 10 Jahren erstmal, warte mal ab, wenn du bei einem anderen Sender bist. Meinst du? Ja. Wo denn? Na, weiß ich, was sich jetzt in den nächsten Jahren alles tut. Bei 50 plus? Ja, keine Ahnung, wie der dann heißt. Na, der hier? Easy Listening. Nee, 50 plus ist schon, glaube ich, okay. So 50 Rent- plus? Ja, doch, so ein Rentnersender, oder? Bist du schon 50 plus in 10 Jahren? Nee. Nee. 50 minus. Dann ja. Macht das nicht viel besser. 50 knapp minus. Ey, dann mache ich heute wirklich eine Freistil-Sendung, oder? Freistil ist auch toll, oder? Dass jeder mal reden kann, worüber er will. Du hast ja eine grandiose Eröffnung mit langen Unterhosen geliefert. Finde ich aber auch. Dann kam aus Felden Johnny Huldigung. Zwischendurch noch eine Ansage von den Nachrichten. Das ist schön ein buntes Programm. Bis jetzt ist es abwechslungsreich. Ist richtig abwechslungsreich, ja. Wa? Jetzt mach doch erstmal den Zusammenschnitt. Ich höre die so ja. Gerne. Ach so, aber vorher spielt eine schöne Musik, oder? Nö, mach mal. Ja, doch, ist besser mit Musik vorher. Eine Musik vorher, dann kann man in sich Musik so einbetten. Ja, eintunen ein bisschen und dann kommt der Zusammenschnitt von David. Mach doch mal ein deutsches Wort für Tuning. Wie nennt man das da? Das ist bestimmt einen physikalischen Begriff, oder? Auf dieselbe Frequenz kommen oder auf die entscheidende. Einstellen. Zum Beispiel. Ja. Der denn stellt euch mal schön ein. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby. Ist mein Lied, Kinder, wa? Und mit dem Anspruch mache ich hier jeden Dienstag Sendung. Machtest du das früher? Nee. So, also jetzt so im Zusammenhang von, ich hatte keine mal Lust, völlig debil zu sein. Ja. Unser Lied! Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es... Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt, denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen... Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bin, dann macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt, denn beide sind so mollig rund und wohlgenährt und singen. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht. Ey, echt zu Ende die Platte. Kick an, du. Hier bin ich. Hallo, ich bin Fliege. Tag, hallo, ist eine demokratische Sendung hier. Und das Tolle ist ja immer, lebenspralle Dialoge am Anfang und dann hinten zum Schluss raus. wahrscheinlich die Frage, gibt's einen Gott? Ja, und noch andere Fragen. ja, Kinder, nur einen Satz zu Ende. Ich bin stolz. Hallo. So. Ja, danke schön. Und das Thema der Sendung lautet Fragen. Fragen, die man so hat, die ihr habt, die junge Menschen haben. Na, Band. Na, Fliege. Ein großer Showgast. Hallo, Junge. Ich finde es groß, in deiner Sendung zu sein. David. Jürgen. Grüß dich. Grüß Gott. Ach, hast du ein spitzes Stimmchen. Deins ist auch nicht schlecht. David mit der spitzen Stimme. Ja. So, David, hast du denn eine Frage, die so über deinem Dasein gewissermaßen Geister, schwarzer Geisterhand hingeschrieben steht? Ja, nicht nur eine. Ich habe hier eine ganze Liste mitgebracht. Ach so, ach, das ist ja blöd. Ja, ich kann mal von vorne anfangen. Ah ja. Eine Frage ist, warum kann ich nur in nüchternem Zustand

Ich habe jetzt gerade über, kennst du Leiber Stoller? Die haben nämlich diesen Song geschrieben zum Beispiel. Habe ich neulich gerade drüber gelesen. Die haben auch gesungen, If That All There Is, haben die auch geschrieben. Haben ganz viel geschrieben. Und die wohnten Anfang der 60er in so einer marxistischen Kommune in L.A. Na denn. Und die ernährten sich alle entweder von Hollywood oder von Lockheed, also dem Flugzeugbauer. Eine marxistische Kommune in L.A. Das ist ja irgendwie so ein Widerspruch schon toll, in sich. Ja. Und als sie Leiber Stoller hatten, sind sie rausgeflogen aus der WG, als sie Erfolg hatten. Fies, oder? Na, eigentlich nur konsequent, ne? Finde ich nicht. Doch, doch. Finde ich gemein ein bisschen. Ach, aus einer marxistischen Kommune muss man dann Leiber Stoller erfolgreich rausschmeißen. Nee, finde ich nicht. Die haben doch so schön, wer so schöne Songs schreibt. Naja, da hätte man sich doch lieber auch so Marschlieder von denen schreiben lassen können. Die einfach ein bisschen grooven. Ja. Oder? Ja, ja. 100.000, ja, ja. Aber mit der Hüfte unterwegs, ja, du. Ja, Elvis, ja. The Pelvis. Ja. Hast du die Single aufgelegt? Habe ich aufgelegt. Voll geile Single, nämlich die wollte ich eigentlich im Soundgarden spielen. War ich nämlich letztens auf einer richtig schönen Party, bei der ich leider schlechte Laune habe und deswegen früh gegangen bin. Was mich total geärgert hat, weil nämlich der Martin Petersdorf Musik aufgelegt hat. Und da war die Hölle los, als der diese Single aufgelegt hat. Ein altes Stück, was bestimmt viele ältere Mitmenschen, also so in unserem Alter, also in meinem mehr, nicht in deinem, du bist ja noch älter, noch kennen. Super Stück, ewig nicht gehört, und er hat das aufgelegt und da war was los, du. Also ich hatte schlechte Laune und bin dann gegangen, aber hatte nichts mit dem Stück zu tun. Das Stück ist großartig. Spielst du das mal bitte? Ja. Meinst du, dass jetzt was los ist? Es ist einfach der Anheizer. Na, wer kennt das nicht? Das ist super geil. Wer das nicht kennt, ist doof oder jünger als 25. Jetzt an. Jetzt nichts mehr sagen. Voll genial. So eine Musik machen können, wa? Allerdings. Como tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea. Kinder, hier ist voll Party im Studio. Ist natürlich schon das, was heute so hier Margarina ist, ne? Ja, aber besser. Nee, wie heißt so Magdalena? Ja. Nee, Margarita. Siehst du die alten Säcke, wa? Ja, ja. Aber den finde ich auch okay, den Song. Ja. Nur, dass der Typ, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Peret. Das ist doch klasse aus hinten, oder? Das ist ja auch von Juan Pardo produziert. Ein bisschen uncool hält er die Gitarre, oder? Nicht gerade John Spencer allein. Nee, aber der darf das so halten. Spanier dürfen die Gitarren so halten. Spanier dürfen die direkt auch am Mexikaner auch und am Südamerikaner. Und, stimmt, die müssen die halten es dann wieder so extrem hoch, ja. Oder? Ja. Da sieht es, glaube ich, scheiße aus. Ja, die spielen ja auch anders. Die spielen ja nicht wie John Spencer. Stimmt, die können ja auch komplizierte Griffe, wie man hier sehen kann, oder? Das ist ein, warte mal, das ist ein Fis-Moll... 7. Ja. Den habt ihr mal zu viert gemacht bei Plan B, oder? Ja, da brauchst du mal 3 Paar Hände dafür. Nee, ja. Fis-Moll 7 kriegen wir hin. Echt, ohne Scheiß. Bist du sicher? Und das ist wirklich Fis-Moll 7? Nee, das ist kein Fis-Moll 7. Na, siehst du. Super scheißegal, was das ist. Das sollte ja nicht sein. Nee, das ist ein... Weiß ich. Mach mal, gib mal Stimme. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt gesessen, zu haben... Oder sonst... Ich dachte, ich muss mal die Telefonnummer sagen. Lassen. Können, so die ruft wieder keiner an. Die Telefonnummer. Doch. Vorwahl. 0331 für Potsdam. 74 81 110. Ich glaube, ich habe doch die coolere Stimme, oder? Als wer? Als Polizei. Das stammt ja hier von dem alte Dagobert. Nein, dazu gehört ja nicht viel. Erstaunlicherweise haben ja die Pressesprecher von öffentlichen Stellen immer eine dermaßen Unfähigkeit, sich auszudrücken, dass man sich fragt, wie die anderen dann klingen würden. Also der Pressesprecher wird, der muss ja dann so der Beste sein, denke ich mal. So der am besten reden kann. Den wählen wir zum Pressesprecher. Und dann sind das aber Leute, die so, wenn sie... Ist aber nicht gerade eine Wahlfunktion, Pressesprecher, oder? Da dient man sich doch wahrscheinlich auch hoch. Da muss man eingebunden sein in die Mafia-Strukturen des jeweiligen Unternehmens. Ah, ich denke, das ist eher so ein Job für die übrig gebliebenen. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball früher, wenn man so gewählt wurde und dann zum Schluss übrig war, musste man in die Abwehr. Und ich glaube, da hätte man das zum Beispiel, nee, da ist in die Kantine der Deutschen Bank, vergiftest da den Joghurt und sagst, ich sag nicht, welche Dosen vergiftet sind, wenn ich nicht Support-Pressesprecher wäre. Nee, ich glaube, das ist nicht so beliebt. Oder bist du akzeptiert? Nee, nee. Wieso nicht beliebt? Da verdienst du Geld, oder? Wenn man in der Abwehr sein musste, das war ja eigentlich auch ein wichtiger Job, den aber alle unterschätzt haben, weil man sich damals doch eher im Mittelfeld rum. Beim Fußball meinst du jetzt Abwehr, ja. Und beim Pressesprecher ist auch sehr wichtig, den aber auch alle unterschätzen. Naja, aber sag mal, wenn du dann da im Wedding rumgeklotzt hast, dann war das doch... Dann ist es doch nicht vergleichbar mit so einem seriösen Unternehmen wie der Deutschen Bank. Musstest du immer Verteidiger spielen? Ja, ich musste immer in die Abwehr. Ach Gott, ja, das ist ja bitter, oder? Darf er jetzt auch nicht mehr mitspielen. Ist doch so erniedrigend. Ja, völlig. Ich fand aber Fußball auch nicht toll, hat man nur gemacht, weil sie halt... Ins Tor wurden immer die Dicken gestellt, oder? Ich glaube, bei uns so, weil die erstens nicht so schnell laufen konnten und zweitens haben die schon von vornherein relativ viel Platz weggefüllt. Nee, ich glaube, irgendwann, habt ihr schon mit richtigen Lederbällen gespielt auch? Nee, ne? Oh, wir haben Anfang nicht. Astreine Lederbälle. Echt? Wieso? Nee, waren eher so noch Plastikbälle. Gummidinger, Lumpenklumpen, wenn ich. Ich werde mal ein bisschen weiter telefonieren hier, ja, war, oder? Du kannst ja mit. Ist heute Freistil. Ja, ich sag. Ja, jeder Mensch soll heute mal reden können, worüber er will. Hallo. Ist quasi die chinesische Mauer der Demokratie, diese Sendung hier. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, ich bin Adrian. Adrian, du stehst da jetzt wahrscheinlich auch unter einem extremen Problemdruck. Bei dir werden sich das, sagen wir mal, Themen, Fragestellungen, Erörterungen, Überlegungen, Erzählungen, Erfahrungen, Anekdoten angehäuft haben, massenhaft stauen jetzt und du willst unbedingt mal drüber reden. Und da bist du genau richtig hier in der Sendung. Herzlich willkommen, Adrian. Ja, ich wollte vor allem eine ganz... mich sehr bewegende große Frage stellen, und zwar... Eine Frage stellen? Ja. Die dann beantwortet werden soll hier? Das wäre toll. Ah, das ist aber immer blöder. Und zwar, ich suche seit Wochen jetzt irgendwie eine Platte von Max Müller. Ja. Und ich finde keine. Kann ich beantworten, die Frage. Aber wie soll ich die beantworten? Das war keine Frage, das war jetzt eine fiese, blöde Feststellung von dir. Es war nur so eine kleine Eröffnung. Und ich wollte fragen, wo bekommt man die? Geh mal in einem Plattenladen. Da war ich. Also ich war in mehreren... kleineren und größeren. Ehrlich? Ja. Und was hast du gesagt? Du willst eine Platte von Max Müller haben. Genau. Und dann, was haben die dann gesagt? Erstmal wollte sie wissen, ob das der Name von der Band oder ein Personenname ist. ist ein Personenname. Wer ist denn Max Müller, der von Mutter? Der. Hm? Ja, und ich habe es halt nicht gefunden und das hat mich sehr traurig gemacht. Dann sag doch mal, dann ich schwarz doch mal die Platten. Die eigene Gesellschaft ist das, doch mal die Plattenfirmen an. In welchen Läden warst du denn? Also, die Plattenläden, meine ich. Ich war in verschiedenen, und zwar habe ich mich dazu heruntergelassen, zu Saturn zu gehen, weil ich der Meinung war, naja, die haben... Ja, bei Saturn kriegt man natürlich keine guten Platten. Ja, ich bin aber dann zum Infostand gegangen und habe da gefragt, weil ich dachte, naja, so Computer, vielleicht ist die Auswahl da etwas größer als in so einem kleinen Laden. Und natürlich war sie es nicht. Ist doch eine ganz falsche Denkweise. Wo wohnst du? Du kriegst doch im großen Supermarkt auch kein gutes Essen. In Prenzlberg? Ja. Ja, wissen ja, dann war ich noch in verschiedenen, etwas kleineren. Deiner Rüke ist doch so ein... Neue Schönhauser ist doch auch irgendwie, wie heißt es denn, Orange Age. Den kenne ich nicht. Die können das garantiert bestellen. Da kannst du hingehen, oder ist irgendwie eine Rüke da ins Freak Out, oder Na, wie heißen die? Danzia heißt die jetzt. Home Records oder so. Das ist im EFA-Vertrieb und jeder kleine Plattenladen kann dir das bestellen bei EFA. Ah ja, geil. Also wenn sie es ja sowieso da haben. Und die kennen vor allen Dingen auch Mutter. Das ist ja der Trugschluss. Ich meine, im großen Kaufhaus kriegt man keine guten Klamotten, im großen Supermarkt kriegt man kein gutes Essen und im großen Plattenladen kriegt man keine guten Platten. Also ja, gibt natürlich Ausnahmen, aber... Im großen Laden kriegt man keine kleinen Platten. Prinzipiell immer in kleine Platten nähen, wenn man gute Platten sucht. Ja, ja gut, okay. Ja, haben wir dir jetzt weitergeholfen? Im EFA-Vertrieb. Ja, okay. Max Müller, also heißt die Platte auch gleichzeitig. Alles ist praktisch. Band the Artist, formerly known as Max Müller. Ja, wunderbar. Tafpfam. Das ist ja bei Prinz ist ja so gemein. Ich hab den neulich nochmal so zusammen, da heißt es ja dann Tafcup. Also wenn man das abkürzt. The Artist, formerly known as Prince. Tafcup. Das ist ein voll dämlicher, hat er Minus gemacht, oder? Ach! Echt toll. Das ist praktisch. Man bedenke nur, wie viel Platten der Typ verkauft. Sag mal, kommt das jetzt so an bei so einem Hörer, wenn Johnny jetzt hier versucht, fies, ironisch, untertönig zu sein? Wann war denn das? Na eben, mit deinem Ach. Es gibt ja verschiedene Hörer. Und vielleicht kommt es bei irgendwem unheimlich gut an. Ja, aber bei dir wahrscheinlich erst in einer Viertelstunde, oder? Ich gehe jetzt mal telefonieren. Ja, tschüss Johnny. Tschüss. Du bist da, dir hat noch nicht Tschüss gesagt. Tschüss, ja, Adrian. Ich hab Johnny Tschüss gesagt. Ach so, der ist okay. Aber der hat dir nicht Tschüss gesagt. Weil ein eingebildeter Radiomoderator ist. Tschüss, ja, Adrian. Hat das Mikro schon weggelegt. Okay. Tschüss, Adrian. Tschüss, Adrian. Tschüss. Tschüss, Adrian. Ja. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Ich bin Heiko. Jetzt rufen wir heute wieder nur Kerle an. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, glaube ich, oder? Tja. Liegt dir dann an meiner Aggressivität? Ich nicht. Was ist denn jetzt der Anlass für dich gewesen, hier anzurufen? Gab's irgendwo so einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt muss ich da aber auch mal anrufen? Richtig. Ja, welcher Punkt war denn das? Ich hab ja so einen Zettel vor mir zu liegen. Ah ja. Wisst ihr, was da drauf steht? Expertengespräche. Ja, und? Lesung mit Kuttner und Schwarz. Ja, und? Am 16.12. Ja, und? Wo denn? In Zossen. Ehrlich? Jo. Ja, das mag schon sein. Kommst du da? Das wäre doof, wenn ich nicht käme, oder? Richtig. Wäre die Veranstaltung wahrscheinlich nicht so toll. Genau. Ja, dann komm ich da. Kommt der Stefan Schwarz auch? Ich nehme an, dass er auch kommt. Kommt er auch, ja. Ja, sonst wäre es ja völlig idiotisch. Aber das war ja jetzt nicht dein Problem, oder? Warum ach nicht? Ich wollte nur mal fragen. Oh, gut gefragt. Tschüss. Tschüss. So, ich möchte jetzt ab sofort nicht mehr gefragt werden. Und ich fände es auch schöner, wenn Frauen anrufen. Ach, da legen die gleich alle auf hier. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin keine Frau. Ja, ist okay. Ich wollte Supi sagen, dass ich endlich durch bin. Ja. Ich wollte Johnny mal ein bisschen den Rücken stärken, dass er weiter Supi sagt. Johnny ist jetzt weg hier. Ja. Muss er mitleben. Und hast du da jetzt richtig eine Geschichte? Oder sagen wir mal ein Thema, wovon du denkst, dass wir beide das jetzt mal richtig erörtern sollten? Einkreisen? Ich habe einfach mal einen Grund, dass ich anrufe, weil Johnny sich vorhin über deinen Trailer hergemacht hat und der Meinung war, dass er dort Kasparis Gixen rausschmeißen müsste. Ich finde das ziemlich gemein. Ich finde, das gehört unbedingt da rein, weil ich das nämlich ziemlich klasse finde. Ja, das ist großartig. Finde ich auch, das Gixen. Mhm. Was ich dich übrigens fragen wollte, ist der denn auch schön warm? Hast du wenigstens ein ordentliches T-Shirt an? Ja, T-Shirt haben wir ordentlich, schickes weißes T-Shirt an. Ja, kein weißes, du sollst einen Melange-Farben mit anhaben, wo Kuttner draufsteht. Nee, hab ich... Dran ist? Ach so, du bist es. Ja, ich bin es. Ich habe leider letzte Woche ja nicht hören können, weil ich einfach mal so weit weg war. Und ja. Auch diese blöde Funke, ich weiß ja nicht, ob unser Telefonat so halbwegs rübergekommen ist. Ja, ist. Jedes zehnte Wort verstanden. Ja, ist... Sag mal, hast du denn jetzt aber ein Thema, worüber man sich richtig schön unterhalten könnte, wo wir beide uns fetzen, wo wir, sagen wir, grundsätzlich anderer Meinung sind, wie Kienzel und Hauser zum Beispiel? Weiß ich nicht, aber... Ach, wo wir uns die Köpfe einschlagen? Ein Thema wäre vielleicht mal Kultsendung, weil Kult ist so ein fürchterlich beschissener Begriff. Ja, Kult ist doch fürchterlich. Der dermaßen missbraucht wird, aber so gewisse Sendungen... Ich finde, dass man alle Scheißsendungen Kultsendungen nennen sollte. Ich würde aber darum bitten, dass man meine nicht so nennt. Gut, aber ich sag mal so, weil vorhin hat auch so ein Typ aus Welten angerufen und so die ganze Geschichte von Johnny hergebetet. Ja. Das ist ja durchaus auch recht interessant, wenn man sowas zurückverfolgt, ne? Ah, damit werde ich ihn nachher in die Knie zwingen. Ich werde sagen, Johnny ist Kult. Oh, dann kriegt er gleich eine Griebe bestimmt. Hoffe ich jedenfalls. Oder der strahlt. Dann wäre ich enttäuscht von ihm und würde mich nie wieder mit ihm unterhalten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das... So interessant ist das vielleicht für Radiomacher. Und weil ich denke mir mal auch, dass sich das für die Hörer... ziemlich kompliziertes Thema ist, weil ich mache mir da auch oft Gedanken drüber, was war früher am Radio, was hat mir gefallen, was ist heute draus geworden, dann kommt was dazu, was mir gefällt und fällt was weg, was mir gefällt. Ja. Und ist ja irgendwo ein Prozess, ne? Und ob man sich dann auf so ein Klientel einschießen sollte, ob das überhaupt Sinn macht, ob das gut ist. Auf wen, auf was für eine Klientel einschießen? Naja, auf das Hörklientel. Wird ja mal gesagt, es wird sich unbedingt auf ein Klientel einschießen muss und deswegen gibt es am Tag so viel E17 zu hören, wo eigentlich wir Abendshörer eigentlich dann wahrscheinlich doch eher abbrechen. Das ist dann so, nach Schulschluss kommt dann immer erstmal Kindermusik im Radio und wenn tagsüber kann man eigentlich oft ja nicht mehr so richtig Radio hören. Naja, da bist du bei mir jetzt aber an der falschen Adresse. Ja klar, wissig, aber deswegen... Das ist auch, wissig nicht, das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Also was er an Radio hört und aber andersrum auch was er an Radio macht, verstehst du? Ja richtig, nur ist es ja so, dass die Auswahl hast ja als Radiohörer relativ du ist, wenig. Du ja, du wärst ja bei mir irgendwie ganz schwierig, sagen wir, eine Vorstellung von einer Zielgruppe zu bilden, ja? Wer sollte so eine Sendung hören hier? Nee, falsch verstanden. Ich will ja jetzt nicht über deine Zielgruppe sprechen. Ach so, ach, das finde ich aber interessant. Sondern das sollte doch eigentlich trotzdem, darum, ich denke, dass es auch unmöglich ist. Ja, denke ich auch. Ich denke mir... Naja, so unmöglich nicht. Thema eigentlich nur von einer konkreten Sendung. Weil wir wollten über Kultsendungen sprechen und du wolltest ja eindeutig deine Sendung nicht als Kultsendung verstanden wissen. Ja, nee, ich werde Johnny nachher mal geistern. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Bitte, tschüss. So, jetzt muss ich einfach mal eine Erzählung. Jetzt will mal einer was erzählen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ist Sven. Du, Sven, du hast ja jetzt bestimmt angerufen, um mal richtig eine schöne Sache zu erzählen. Ja, wo ich mich zurücklegen kann, oder? Nee, mich wurmt, was du heute für ein Thema haben. Ach, Wurm. Ja. Will ich aber nicht, dass dich hier was wurmt. Heute gibt's kein Thema, heute ist Freistil. Ja. Aber ich könnte euch mal alle freischwimmen. Du musst doch mal raus aus deinem erniedrigenden, nüchternen, ekligen, grauen, finsteren Alltag. Ja, und jetzt biete ich dir an, hier auf meinem Surfbrett der Fantasie Platz zu nehmen und loszufahren. Verstehst du? Und deine inneren Trauminseln zu erkunden, die du ja zweifelsohne hast. Meine Trauminsel ist irgendwo in Erkner, direkt neben der S-Bahn. Ich war nicht vorbereitet. Wo warst du denn vorbereitet? Ich wollte nur das Thema wissen an sich. Ach so. Das interessiert mich. Ey, das ist doch aber nicht die Telefonseelsorge. Gut. Ach, ich weiß nicht, was heute Thema ist. Dann rufe ich einfach mal an und frag mal. Vielleicht kann der junge Mensch im Radio mir sagen, was heute Thema ist. Ja. Bist du denn so innerlich völlig leer und ausgebrannt? Dass du jetzt ja nicht in der Lage dich siehst, sagen wir mal, eine tolle Geschichte von dir oder der Welt zu erzählen? Wie heißt denn du? Wie alt bist denn du? 20. Ah, das ist schon mal ein schlimmes Alter. Ja, wie heißt du? Sven. Oh, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Und was machst du im Moment gerade? Ach, oh, nee, so, Schule ist gerade vorbei. Ich überlege, ob ich studieren soll. Nee, ich habe gerade aufgehört mit dem Studieren. Du hast gerade aufgehört mit dem Studieren? Ja. Mit 20 aufgehört zu studieren? Ja, für ein Jahr. Also zwischendurch abgebrochen. Weil das heißt, du hast erstmal ein Jahr quasi nicht studiert und jetzt aber damit erstmal aufgehört. Ja. Um mal ein bisschen dich zu besinnen. Und vielleicht mal rumzufahren, in der Welt Erfahrungen zu sammeln. Genau. Echt? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ist diese Welt verkommen? Da ist ein Mensch 20 Jahre, schafft es nicht ein Jahr lang durchzustudieren, ohne richtig Luft zu holen und muss jetzt aber erstmal nach Thailand fahren, selbst erfahren. Aber wenn er eine Geschichte erzählen soll, dann kommt nichts. Was willst du denn da erfahren in Thailand zum Beispiel? Wo willst du hinfahren? Hallo Sven. Ja, jetzt ist... Wo willst du hinfahren? Du willst jetzt ein Jahr durch die Welt gurken und denkst, du bist da klüger. Man, weißt du, wie alt Goethe war, was er alles schon gemacht hat, als er das erste Mal nach Italien gefahren ist? Und da will er nach Thailand. Was hast du studiert? Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign? Dann ohne Schwachsinn? Nur ein Jahr lang? Und dann erstmal ausspannen? Das gibt's doch nicht. Manometer. Hast du so wohlhabende Eltern, dass die dir dein Leben jetzt, bis du 45 bist, finanzieren können? Ja, nee. Habt ihr geerbt? Rückübertragene Häuser im Osten vielleicht? Nee, musst du nachdenken. Nee, was denn? Wie? Du musst arbeiten gehen? Ja, na klar. Wie denn? Warten. Immer Aschenbecher auswechseln in Szenekneipen? Warten denn? Was gerade anfällt. Was gerade anfällt? Auf eine Baustelle gehe ich arbeiten. Oh, für Baustelle? Was machst du für Baustelle? Na, Pflastern und sowas. Pflastern? Na? Hast du das denn gelernt? Na klar. Ach, na wieso willst du ein Kommunikationsdesign studieren? Hast du einen anständigen Beruf? Nee, ist doch langweilig. Na, denkst du, dass das Kommunikationsdesign ist? Da hast du nur Backpfeifengesichter um dich rum. Die haben alle einen Ring im Ohr und riechen scheiße. Meinst du? Ja, aber teuer. Nee. Und jetzt nach Thailand? Nee, Thailand finde ich scheiße. Na, wo denn dann? Jetzt sag nicht USA. Sag nicht New York. Nee, komm. Nee, ich weiß nicht. Denn doch Indien, oder? Ja, so ein bisschen kiffen, ein bisschen Armut kicken, ein bisschen rumlungern in der Sonne. Mann, oh Mann, das ist ja so ein Begriff von Erfahrungsgewinn. Was ist das dickste Buch, was du gelesen hast? Das dickste Buch, was ich gelesen habe? Oh Gottes Willen, warte, muss ich zum Buchschrank laufen? Was wird das sein? Tolkien oder Karl May? Auf jeden Fall drahtloses Telefon. Weiß ich auch nicht. Ich habe schon einiges gelesen. Ja, sag mal, die 8 Bücher wirst du da jetzt überschauen und wirst da das dickste rausfinden, aber oder? Aber du willst doch jetzt nicht sagen, dass man aus Büchern mehr erfährt als durch Reisen, oder? Klar. Ach. Aber was ist denn, guck mal, wenn ein Doofer auf Reisen geht, was soll denn der sehen? Was sieht man? Man sieht immer nur das, was man ohnehin schon weiß. Und dann gibt es so einen kleinen Überschuss und der bildet wirklich. Aber stimmt, dazu braucht man erstmal eine Basis, da braucht man erstmal was runterbauen. Nein, das stimmt doch nicht. Ach. Johnny, jetzt mische ich dich ein. Sven, was ist das nächste Buch, was du da bei dir im Schrank hast? Konz, 1000 ganz legale Steuertipps, hat aber ohne ganz gelesen. Nee, warte, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, ich finde das jetzt nicht. Sag mal, was ist denn das fernste, fremdeste, klassischste Buch, was du je gelesen hast? Wovon du gedacht hast, dass du das eigentlich nicht unbedingt lesen musst? Oder dass das komisch ist? Oder dass man, wenn Freunde kommen, muss man eine Decke rüberwerfen über das Buch? Nicht, dass sie denken, man ist bescheuert und liest Goethe. Um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, ich habe ewig lange nicht gelesen, ich bin nicht so ein Lesemensch. Und wo willst du jetzt hinfahren? Wo ich jetzt hinfahren will? Ich will nirgendwo hinfahren. Und du hast ja gesagt, du willst rumreisen. Zu Hause bleiben bildet, das ist ein richtiger Ansatz, der fällt mir gut. Mann, du bist voll absolut in einer Lebensklemme im Moment, oder? Meinst du das nicht? Ja, muss doch super krisenmäßig sein. Nee. Nee? Nee. Gib dir einen Tipp, such dir irgendwie ein paar Freunde oder deine Eltern, dass sie alle etwas spitz und scharf ist, dass sie dir das wegnehmen da aus deinem Haushalt. Und dass sie die Fenster zunageln. Du bist echt kurz davor, glaub mit mir. Und dir selber sind überhaupt nicht bewusst, merk ich. Ich dachte, da liegt jetzt. Hallo? Ja, ich bin noch dran, nicht. Aber voll verzweifelt inzwischen? Sprachlos. Mann. Man lasst euch doch nicht immer so von dem Vollquatschen. Die hört sich nicht von dem Körnel, von dem Körnel Kommunikationsdesigner. Ihr lasst euch aber auch echt immer in die Enge drängen. Ja, eben. Johnny hat vorhin angerufen, hat gesagt, Johnny hat ihn angerufen, hat gesagt, Johnny ist Kult. Ah. Und ich wollte jetzt kicken, wie du reagierst. Ich bin gerade am Überlegen. Ist eigentlich erstmal nett. Ist, glaube ich, sehr nett gemeint. Hm. Ich hab eher darauf getippt, dass du eine Grippe kriegst. Nee, ist doch voll nett. Voll nett ist es? Klar. Aber mal ein Jahr Kommunikationsdesign studieren und sich dann von einem Quatschkopf im Radio in die Ecke treiben lassen mit den Büchern. Da sagt man doch gleich, ey, Alter, ich reise lieber. Ja, der weiß dann immer wohin. Der ist doch schon so weit, dass er zu Hause bleibt. Ach Sven, so. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, eben wollte er noch reisen. Ja, dann bin ich auf deiner Seite. Was kennst jetzt du für bleibt Comics? Er zu Hause. Los, den holen wir uns. Immer mal durch die Wohnung gehen und wie was Fremdes Neues kennenlernen, oder? Ja? Mal vielleicht da raus auf dem Hausflur beim Nachbarn klingeln? Oder mit dem mal unterhalten, anderes Leben schnuppern, teilhaben? Wie heißt du? Sven. Sven, wann hast du das letzte Mal richtig gekotzt? Das letzte Mal richtig gekotzt? Bestimmt vor 1-2 Jahren. Siehste? Achso, Hopfen und Malz verloren. Siehste? Mann, Sven, du musst deinem Leben eine ganz scharfe Wendung geben. Da bin ich gerade bei. Ja? Das muss aber, da muss man Jas heben. Und ich bin gerade bei. Ach Sven, wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Ja, ich weiß nicht, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Nee, ach, vielleicht so eine kleine Werbeagentur? Nee. Nee, ich weiß nicht genau. Das habe ich ja. Deswegen mache ich erst ein bisschen Ruhephase. Sven, hat denn dein Leben einen Sinn? Weiß nicht, hat denn dein Leben Sinn? Klar hat es einen Sinn. Ja, klar. Na klar, Menschen belehren, schuriegeln, Backpfeifen glücklich machen. Ja, ihnen Lebensrichtungen weisen. Oder? Och Mann, Sven. Voll verzweifelt. Sven, da steht doch deine Freundin neben dir, oder? Ja. Gib mir die mal bitte. Nee. Doch, gib mir die mal bitte. Ich hab keine Lust. Doch, na, das sagst du, das soll sie mir sagen. Freundin, komm mal ran. Ja. So, wo hast du den Sven kennengelernt und wann? Ja, ist doch gar nicht lange her. Ja, den Eindruck habe ich auch. Wie lange ungefähr? Weiß ich nicht, vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten. Und habt ihr schon mal so ein ernsthaftes Gespräch beide miteinander geführt, wie ich jetzt mit deinem Sven? Ja, so ein bisschen so. Und? Warst du auch so erschreckt wie ich? Nein. Nee, ehrlich, du warst überwältigt davon? Nein, auch nicht. Und auch nicht überwältigt, aber auch nicht erschreckt? Nein. Sondern so mittel? Ja, genau. Studierst du auch Kommunikationsdesign? Ja, nein. Nein, was denn? Ich studiere auch, ja. Was studierst du? Jura. Jura? Ach, na, da hat man dann doch eher ein nüchtern, rationales, logisches Verhältnis zur Welt. Ja. Ja, und weißt, Männer heiraten, dann aber vorher einen Ehevertrag, oder? Habt ihr darüber schon geredet? Oh Gott, nein. Und er will aber doch lieber kirchlich und wenn... Ja, so ungefähr so. Ja? Hm? Nee, so weit wart ihr überhaupt noch ja nicht, oder? Nee, wohl kaum. Was? Ihr seid doch gleich ins Bett gegangen und nach 2 Wochen habt ihr euch dann gefragt, wie ihr eigentlich mit dem Vornamen heißt, hä? Ja, so kannst du dir das vorstellen. Ja, ehrlich? Und wo habt ihr euch kennengelernt? Na, wobei es ja auch nicht keine schlechte Art, sich kennenzulernen. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Ja. Wo denn? In der Disco? In der Disco? Ist der ist eine Disco ein guter Ort, Menschen kennenzulernen? Wohl nicht. Nee? Musst du jetzt nach 3 Monaten sagen, oder was? Was? Musst du jetzt nach 3 Monaten sagen? Ja. Ja, na Mann, ja, dann danke ich dir. Wie heißt denn überhaupt? Ich heiße Mandy. Mandy? Ja. Denkst du auch, dass, sagen wir mal, eine scharfe Kurve im Leben von Sven ihm nur gut täte? Ja. Ja? Ja, glaube ich. Aber denkst du, in welche Richtung müssen die Kurve gehen aus deiner Perspektive? Keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Erstmal heiraten und dann anständig im Beruf ergreifen, oder? Ja. Mandy? Hm? Ah, dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja. Ja? Okay. Ach, dann spiele ich ja hier gleich mal Max Müller, glaube ich. Ach, warum ist Max Müller überhaupt nicht drin? Ach, ist ja hier drin. Ach doch. Okay, jetzt. Aber, ja, aber Johnny ist voll verzweifelt. Ich bin echt verzweifelt. Der überlegt, ob er jetzt auch Kommunikationswissenschaft studieren soll. Nee, ich spiele jetzt aber nicht. Tschüss Mandy, tschüss Sven. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ja gleich hier Nachrichten kommen. Tschüss Johnny. Tschüss Jung. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ja gleich Nachrichten kommen und jetzt kommt hier aber die Kumpelnest 3000 Hymne. Wir stehen hier jeden Tag ein Lied für Sven. Falsch, das ist der falsche Song, Der ist es hier. Ja, hab ich gefunden. Nee, musste echt. Also ruck. Musste echt. Nee, hab ich gefunden. Also ruck. Nee, hab ich gefunden. Nee, musste echt. Hab ich gefunden. Also ruck. Ganz egal wie das Wetter ist, wir trinken Bier oder Schnaps und kümmern uns nur um uns. Du fragst uns nicht, du siehst uns nicht, du kannst es nicht verstehen. Wir lieben das, wir wollen das, du darfst uns gern ansehen. Die Welt ist krank und wir sind auch, also wen kümmert schon. Wir stehen herum und sagen nichts und trinken warmen Schnaps. Das Leben ist schlecht, die Menschen sind auch und wir stehen nur um uns. Egal wie das Wetter ist, wir trinken Bier oder Schnaps und kümmern uns nur um uns. Du fragst uns nicht, du siehst uns nicht, du kannst es nicht verstehen. Wir lieben das, wir wollen das, du darfst uns gern ansehen. Die Welt ist krank und wir sind's auch, also kümmern schon. Wir stehen herum und sagen nichts und trinken warmen Schnaps. Das Leben ist schlecht, die Menschen sind's auch und wir stehen noch morgen hier. Wir stehen hier jeden Tag

7 zu 1 39 32, da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter. 7 zu 1 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter, dem könnt ihr erzählen, was euch auf der Seele brennt oder was ihr überhaupt mal erzählt haben wollt. Und dass es dann noch aufgezeichnet wird und man zum Beispiel in der nächsten Sendung hören kann. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr das alles nicht verstanden habt, merkt euch eins. Die ihr jetzt meine Stimme hört, ihr habt Glück, ihr seid in einer tollen Sendung. Und zwar in dieser hier. Quatsch. Quatsch, ihr seid nicht in der Sendung, ihr hört die Sendung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Aber ihr könnt natürlich auch in der Sendung sein. Dann ruft er die 7481 110 in Potsdam an. Oder wenn ihr indirekt in der Sendung sein wollt, dann ruft er die 721 39 32 ebenfalls in Potsdam an. 721 39 32 und Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und jetzt kommt ein Lied nur für mich. Könnt ihr mal alle weghören. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boop doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Und ihr macht bitte wirklich das Radio leiser, das ist nur für mich der Song. Johnny, du machst bitte auch das Radio leiser, ich weiß, dass du das jetzt im Auto hörst. Ja? Noch eine Minute und 45 Sekunden bitte das Radio leiser machen. Oder weghören oder weiß ich was. Nur für mich, so die alle jetzt, die jetzt, wenn ihr jetzt wieder zugeschaltet habt, da war eben tolle Musik im Radio, die war nur für mich. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Oh, die hasse, ey. Hallo? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Jetzt bin ich ja ohne Vorwahl hier reingekommen, ist ja klasse. Na, ist doch immer. Ey, ich muss mich ja viel über dich beschweren, ne? Zack, raus ist er. Sag mal was. Na los. Du, ich schreib dir aus Afrika und du schreibst nicht mal zurück. Naja, aber war da eine Rückadresse drauf? Was? Das war aber ein toller Brief aus Afrika gekriegt. Was denn kriegst du? Zwei Briefe. Ja. Ja, auf ganz dünnem Papier, weil du ein Geizhals bist, weil du Briefmarke sparen wolltest. Ja, sparen, das ist ja Luftpost. Da wollen ja noch mehr Briefe schreiben. Die anderen schreiben doch aber auch dicke Briefe, oder? Ja, weil sie Egoisten sind. Naja, aber... Na, aber man kriegt doch, aber ist doch für die, die kriegen, ist doch ein dicker Brief schöner als ein dünner. War der von mir scheiße, oder wie? Der war scheiße, der war dünn. Ehrlich? Nee, der war schick, war ein toller Brief. War ein toller, schicker Brief. Ja. Ja, mit sich paarenden Zebras. Wie bitte, du bist wieder zurück? Ja, was hast du da eigentlich gemacht in Afrika? Studierst du auch ein Kommunikationsdesign und in einer Lebenskrise? Nee, du. Aber ich habe auch studiert. Du hast schon studiert? Hast auch abgebrochen? Ja. Ach man, es ist voll eine Loser-Sendung hier, oder? Ja, ja, nie, freiwillig. Ich fände es ja schön, wenn ihr mal richtig Leute, die es geschafft haben im Leben, hier anriefen. Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer. Ja, Leute, die so 500, gepanzerte 500er Mercedes fahren. Leute, die immer mit Bodyguards an ihrer. Musstest du mal irgendwo mit Bodyguards erscheinen? Du, ich bin Bodyguard. Ach, du bist Bodyguard. Ja, siehst du, ich sag doch, rufen nur die Loser an. Wieso bist du Bodyguard? Nee, ich fahre da immer so mit Leuten rum, ne? In Afrika? Ja. Und du musst sie dann garden, deren Buddy? Ja, natürlich. Und? Die wilden Tiere, die müssen ja beschützt werden. Wer muss beschützt werden? Ja, die Leute. Quatsch, die wilden Tiere müssen beschützt werden. Nee, ist ja nicht wahr. Natürlich. Die Tiere sind okay. Ach, fette, weiße, dicke Anjeber-Europäer latschen da durch Afrika und wollen mal Löwen sehen. Siehste. Und wenn dann der Löwe kommt, dann will man einen fetten Deutschen sehen, dann beschützt du den? Was den? Jetzt will ich den noch austreiben. Wen? Den fetten deutschen Touristen. Naja, dann musst du, du kannst du da ganz einfach machen. Du bindest die, sagen wir mal, mit einer Struppe an den Fuß, an den Baum fest und machst dann Führung für die Löwen. Ja, ach, denkt ihr immer bei Afrika nur an Löwen, ne? Du bist ja genauso einer. Oder Gnus. Du bist ja genauso einer, ey. Gnus. Ja, Gnus zum Beispiel. Ah, die sind da langweilig. Oder Antilopen. Die Nashörner. Oder wie heißen die, die so richtig so super hoch springen können, die so ganz lustig aussehen, wenn sie wegrennen? Nee, das ist jetzt Australien. Nee, das ist nicht Kängurus, Quatsch. Nee, Gnu ähnlicher. Auch Paarhufer, Ja, Springböcke. Springböcke? Ja, die springen 3 Meter hoch. Oder? Aber so ganz Gazellen, gazellenschlank. Sind doch Gazellen. Ach, sind Gazellen. Ja, na, warum heißen die dann Springböcke? Das ist aber ein ungerechter Name. Wenn du eine Gazelle wärst, möchtest du da Springbock heißen? Wenn alle Gazellen Gazellen heißen, dann gibt es ja keine Unterscheidung mehr. Nee, man könnte die Springgazellen nennen. Ja auch. Ich bin oder Mirko Hüpfgazellen. Wie? Ich bin Mirko und du bist Kuttner. Ja, Gott sei Dank. Wenn die Mensch heißen würden, wäre doch auch scheiße. Naja, aber wenn die zu mir Springbock sagen würden, wäre ich auch traurig. Nee, die heißen wirklich Springböcke. Die sind lustig. Ja, finde ich auch. Siehst du. Also ist nicht so, dass ich nur Löwen kenne. Ja. Ja, wollte ich an der Stelle mal klargestellt wissen. Ja, ich verstehe das schon. Und was machst du da? Ich bin der Reiseführer. Ach Gott. Ja, ist wahrscheinlich ein ganz langweiliger Job für dich. Und was sind denn das für Leute? Nee, ist ja kein langweiliger Job, aber was sind denn das für Leute, die jetzt unbedingt denken, sie müssen nach Afrika reisen, Löwen kicken? Ja, nee, die bezahlen schon viel Geld und dann und dann wollen die für ihr Geld, also extrem fällt das bei deutschen Touristen eben auf, dass die für ihr Geld was haben wollen. Ja. Ja. Und das ist doch sonst wahrscheinlich tendenziell eher... Wenn Löwe ist, dann kriegt man Schwierigkeiten. Siehst du, sag ich doch. Ja. Und aber tendenziell kann man doch sagen, dass sie alle eher ein unerfülltes Leben führen, oder? Ziemlich langweilig. Dass sie wahrscheinlich ein Einfamilienhaus haben, oder? Mit so einer fernbedienten Parktür, wo man das Auto nur davor fährt und dann die Tür hoch und so eine Sachen, oder? Jetzt hier zu Hause, oder? Naja, die dann in Afrika... Ich darüber unterhalte ich mich ja nicht mit denen. Na warum? Das ist doch aber interessant. Das ist aber interessant, dass man so ein Psychogramm von denen erstellt. Dass man die qualifiziert hassen lernt und nicht so unqualifiziert wie Icke. Ja, aber da machst du eh eine Tour mit 14 Leuten und dann weißt du, von den nächsten 5 Touren kennst du fast alle. Ja, wieso denn? Ach so, weil... Wir Menschen sind doch Stereotypen. Weil das so hoch, ja. Weil das immer klassische, typische Vertreter dann ihrer Art sind. Ja, ja, genau. Und wo kommen die bevorzugt her, dann deine Afrika-Touristen? Deutschland. Und da genauer? In der Masse schon Westdeutschland, ja. Ja, und kann man das da noch ein bisschen eingrenzen? Aber eine Tour ich auch gehabt, nur mit Ostdeutschen, ne? Ach, ehrlich? Ja. Also das waren aber bloß 5. Und, den hast du dann schon mal, sagen wir mal, eine Hyäne für den Löwen verkaufen können? Ja, auch gemeinsame historische Bezugspunkte, ja, ne? Wieso denn? Weil ich nur auch aus dem Osten bin. Ja, und wo in Afrika seid ihr da? In Namibia. Mensch, steht doch auf dem Absender, denke ich. Ach so, ja, stimmt. Ja. Na, ich war von Afrika so beeindruckt, dass ich das jetzt ja nicht mehr so differenziert wahrgenommen habe. Kannst du dir vorstellen? Ja, verstehe. Dass ich mal einen Brief aus Afrika kriege. Hätte ich mir ja nie träumen lassen, oder? Ich schreib dir im Februar wieder hin. Ach, da fährst du ja schon wieder hin? Verdient man da prima Geld? Ja. Braucht man da irgendwie eine Qualifizierung? Nee, oder? Machst du einfach so wahrscheinlich? Ich mach das einfach so. Ja, man muss bloß Löwen und Gnus unterscheiden können. Einfach bloß. Ja, wenn man da halbwegs gesund auf den Augen ist, kann man das. Ja, doch. Was hast du vorher studiert? Ohne Brille auf. Nee, Ach, mit Brille? Reiseführer mit Brille? Ja, klar. Ach, kick mal eine an, werden dann doch genommen. Ja, ich bräuchte keiner. Ja, war schwierig, aber. Ich könnte immer noch Pilot werden, glaube ich. Von den Augen her. Das ist mit Beziehung, ist das doch. Ich könnte ja Panzer fahren, von der Größe her. Ja, das durfte ich damals nicht. Ja, bitter, oder? Was? Ist bitter, hä? Na, ich letztendlich auch ja, nicht. Ich bin ja Ural gefahren. Ach, du bist Ural gefahren? Ja. Mann, was waren das für tolle Autos, oder? Das waren doch die Köhne unter den Lastwagen. Der war ja noch eher älter als ich, der Ural. Ja, also war doch, wenn man es jetzt mit der Tierwelt vergleichen wollte, löwenartig, die Autos, oder? Findest du nicht? Super majestätisch. Super Mastodonten. Ja. Ach, Ural, fahren den alten Ural-Fahrern. Komm mal doch zurück. Pass auf, fahren da noch viele W50 in Afrika rum? Was? Fahren ja, da noch? Gesehen. Hey, und am letzten Tag, wo ich da war, ne, habe ich noch in Windhoek, habe ich noch einen Trabi gesehen. Hey. Ja, das sind immer so erschütternde Bilder. Man sieht immer so, sagen wir mal, Bürgerkrieg, ja. Arabien oder Afrika, also irgendwie so Nord- oder Zentralafrika, und dann taucht immer ein ausgebrannter W50 auf. Nee, da fahren die richtig rum so. Ja. Wieder. Ah ja. Ja. Kriegt man nee, auch ein schönes Auto. Bürgerkrieg und Steppenbrand und so, nee, das ist ein ganz friedliches Land, ey. Ja, nee, ja. Ich meinte jetzt bloß so ganz grundsätzlich. Ja. Ja, dass man dann irgendwie so durch die Welt schweift und auf immer tauchen so Sachen aus, die man auf die man eigentlich eben eher in Zittau vermutet zum Beispiel. Ja. Und da sind sie kaum noch zu sehen, oder? Ja, ja. Ja, ich war lange nicht in Zittau. Ich war bestimmt so 10 Jahre das letzte Mal in Zittau. Ja, na, ich war auch ewig nicht mehr in Zittau. Und da war ich dann sehr oft da. Ja. Vorher warst du oft in Zittau? Ja, ja. Ach, na, das habe ich doch gleich wieder erraten. Das ist doch meine Menschenkenntnis. Ja. Ja, ein innerer Zittauer nee, quasi. Ja, Löbauer. Löbauer? Ja, oh, Löbauer ist ja auch voll hart, oder? Ja, das war voll hart, ja. Eieiei. Ei, ei. Ja, ich musste dann ja auch da gehen. Aber das ist eine ganz andere Story, wa? Mit dem, was hat es denn noch gefragt? Da kriegt man volle Sehnsucht nach Afrika, wenn man in Löbau ja, nee, wohnt, das oder? Ja, ich eigentlich vorschlagen, ja. Oder mein Thema, worüber ich... Da schreckt selbst die CC-Fliege nicht. Selbst CC-Fliege ist immer noch eine Schlafkrankheit. Alles ist besser als Löbau, hä? Im CC war ich gestern auch. Wo ist eine CC? Am Hackischen Markt. Ach so, da war ich auch gestern. Vorgestern war ich da. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ich war auch vorgestern da. Na, ich denke, du warst gestern da. Du kannst ja nicht immer... Also da fängt er gleich an zu lügen, um sich bei mir einzuschmeicheln. Sag mal, bist du verrückt? Und jetzt überlege ich auch noch da wieder hinzusehen. Jetzt? Ja. Na, du wirst jetzt ja, hier schöner okay, die Sendung zu Ende hören, sonst gibt es Ärger, ist klar, ja. Ab 1 kannst du da hingehen. Wie bitte? Nochmal. Du hörst jetzt erstmal hier ordentlich die Sendung zu Ende und dann kannst du irgendwie ins CC gehen. Ja, ich kann ja nach 1 noch da hingehen. Ja, dann gehst du bitte dann nach 1 dahin. Ja, ist versprochen. Vorher macht es einen schlechten Eindruck. Ja? Könntest du überhaupt mal sagen, dass du sowieso jeden Dienstag bis 1 voll blockiert bist, weil du immer die Sendung hören musst, dass du geradezu abhängig bist? Ey, ehrlich. Aber dass sie dich auch enorm bereichert und dass es sowieso eine tolle Sendung ist? Und dass du schon eine Menge gelernt hast und dass es dir auch über die schweren Stunden in Afrika hinweggeholfen hat, zum Beispiel Regenzeit? Ja, ich krieg's da über Weltempfänger nicht drin, das ist scheiße. Ach so, naja, aber die Erinnerung an die Sendung hat dir geholfen. Ja, das war voll. Ich hab ja, ja, das Zelt ist klatschenass, draußen der Rinnsal hat sich in einen reißenden Strom verwandelt, du kannst nicht raus, selbst die Büchsennahrung wird knapp und dann aber immer Gedanken an Sprechfunk. Hier ja, wendet und schon scheint die Sonne quasi wieder innen, im Zelt. Wie bitte? Meine Reiselektüre gehört doch auch dazu. Deine, ach, auch noch? Sprechfunkbuch. Ach, großartig. Hey, da ist doch vorne in Afrika? Seite. Das war schon in Afrika, das Buch? Na, du hast da vielleicht das Original-Autogramm drin geschrieben. Ach. Ein schlechtes Gedächtnis, sag ich dir, du. Sag mal, Idiot, warum nimmst du das Buch mit? Nimm mich doch mal lieber mit. Haben die mir doch runtergeschickt. Ach, haben die dir runtergeschickt? Ja, ehrlich. Ach. Und da steht drin für einen namibischen Kumpel und da habe ich mich total angesprochen gefühlt. Ach, prima. Ja. Das war, ich hab ich drin geschrieben. Ja, ja. Toll, oder? Ja, und ich bin aber auch ein absoluter Sympathling, hä? Ja, ja. Ja? Finde ich toll. Richtig, was ein Sympathieträger eigentlich ist. Wenn ich die werbetreibende Industrie Deutschlands wäre, dann würde ich mich immer nehmen für alle Sachen, die, sagen wir mal, so smooth sind, anschmiegsam, nett. Also ja. Weichspüler, Pullover, Fleurop, Bier, ja, Cremelikör und so eine Geschichten. Da, finde ich, kann man immer prima mit mir werben. Ja. Oder? Ja, voller ja. Sympathieträger. Ja, ich stimme dem einfach erstmal zu. Ja, super. Das ist sehr schön. Nee, ansonsten wollte ich einfach sagen, dass ich jetzt hier gerade so die Akklimatisationsschwierigkeiten habe. Akklimatisierungsschwierigkeiten habe, heißt das, glaube ich, was? Ach so, vom Wetter her nehme ich mal an, nee, wa? Das ist das Wenigste. Sondern? So von Europa oder Deutschland oder irgend sowas. Weil in Afrika doch ein bisschen anders zugeht. Ja, da sind einfach weniger Menschen und wenn, dann sind die auch anders irgendwie. Ach so, und ja, wenn, also wenn selbst Menschen... Selbst die Weißen oder selbst die Deutschen da. Ja, wenn Menschen, dann sind die weniger lieber. Ja. Ja? Ich ja bis zum Februar, ich bin ja im Februar darüber gegangen, da habe ich das ja sehr gemocht hier in Berlin und so. Ja. Ich meine, ich bin Berliner, wa? Ach, da bist du richtig ein halbes Jahr in Afrika gewesen? Ja, so 8 Monate. Oh. Ja. Und wie war das nun mit der Qualifizierung, außer dass es tut, wenn man eine Brille trägt? Ja, Schnickschnack, du musst halt Auto fahren können und du musst ein bisschen kann ich? Gut mit Leuten umgehen. Das kann ich, ja, das kann ich doch auch, oder? Das ist ja das, wo wir wieder mit dir werben können, wa? Ja. Ja. Und sonst, das reicht? Autofahren, Brille, mit Leuten umgehen können. Ja. Ach, und schon ist man der ideale Reiseleiter? Ja. Jeder ist der ideale Reiseleiter. Ach, na nicht jeder. Na, du weißt doch, jeder ist ja auch ein Künstler. Ne, was klingt denn da so? Hallo? Das war eine Rückkopplung, eine innere. Ach, Afrika. Und im Februar fährst du da gleich wieder runter? Ja, und im März sind ja dann schon wieder die Touren los, ja. Ja, Mensch, da bin ich jetzt sprachlos. Merkst du, wa? Hast du denn ein richtig gefährliches Afrika-Abenteuer erlebt, das du heute jetzt erzählen könntest? Heute ist die Sendung ja völlig offen. Ja, nee, das ist, also das erscheint für viele ganz gefährlich, aber das war absolut genial, ne? Na, erzähl mal. Ja, na, das war, da war ich in dem Etosha-Park da, ne? Ah, ja. Den Nationalpark da. Ah. Wildschutzpark. Ja. Ist aber rundherum eingezäunt, also. Ja. Und da war eingezäunt? Ja, ja. Das aber ist doch so riesengroß, oder? Ja, man kann ja auch immer ganz große Zaun machen. Ja, aber da braucht man viel Zaun. Das ist ja hoch aus unserer Geschichte, dass es geht. Ja, stimmt. Stimmt. Und da ist der Zaun aber bloß so ein Maschendraht. Also, da kommen ja auch hin und wieder auch so ein paar republikflüchtige Löwen raus. Denn. Ah ja. Ja, ja. Dann gehen die über die Farmen und jagen die Springböcke und die Rinder. Ach man, die armen Springböcke. Ja, ja. Und dann? Und das war jetzt das gefährliche Abenteuer? Nee, das Erlebnis war einfach, ich habe im Auto gesessen. Ne? Also wir waren da bei so einer Tierzählung dabei. Bei einer Tierzählung? Na, der Tierzählung. Ach so, so wie Volkszählung. Ja, bloß, dass die nicht dahin gehen selber, sondern dass man nachts da raus muss und die messen, ey, mit einem russischen Nachtsichtgerät, ne? Und mit Fernglas dann so erspähen muss und dann zählen. Ach, kick an, wie der Bundesgrenzschutz hier an der Oder, wa? Ja, oder was so, ja? Und dann musst du so, da hast du so, also so Papierscheine, so ein Block, ne? Und da ist dann so ein Nashorn drauf stilisiert. Also, das ging da hauptsächlich um Nashörner, ne? Ach, und dann sitzt du da mit einem russischen Nachtsichtgerät und machst Kreuze. Ja. Und dann malst du genau das Horn nach, so wie das aussieht, und dann identifizierst du das am Horn. Sozusagen wie wir an der... Ach, da hast du echt so den scharfen Blick, dass du Nashörner an den Hörnern unterscheiden kannst? Ja, sicher. Und das für einen Brillenträger ist ja doch nicht schlecht. Ja, na, das ist Brille. Aber da hast du doch... Das ist doch aber jetzt nicht klar, sag mal, klassischer Reisebegleiter. Da hast du dir noch nebenbei nochmal Mark verdient. Das war eine Privattour. Ja. Na, mit einer Frau, die ich da unten kennengelernt habe. Die kennt da Leute irgendwie vom Ministerium hier für Umweltschutz und so. Ja, für Nashörnzähler. Die hat mich dann damit hingenommen, ja. Ach, prima. Und der hat die Größe... Euch zu Ende. Der Größte war ja rausgegangen dann auch zum, also die kommen da ans Wasserloch immer, ne? Ja. Da muss man eben rausgehen, wir wollten die auch fotografieren. Ich habe da auch drei schöne Nashornfotos hier mitgebracht, ey. Ah. Oh. Nachtfotos, ne? Ey. Ah. Oh. Und das ist echt das Beste in den 8,5 Monaten gewesen. Oi. Dann kommt der so ran ans Auto, ne? Und ich meine, die sagen, alle schwarzen Nashörner sind mit die gefährlichsten oder rabiatesten oder am wenigsten einschätzbaren Kreaturen da so, ne? Mhm. Und dann kommt der ran und ich sitze so im Auto und der ist 3-4 Meter von mir weg, ne? So, ich sitze links an der Seite, ne? Und dann fängt der an zu zählen, ne? Dann fängt der an zu zählen und dann kommt gerade das 3 und dann hat er sich irgendwie erschreckt und dann ist er wieder zurück. Und dann kommt der frontal auf das Auto zu und steht direkt vorne an der Stoßstange. Ei. Und, ey, da hat einen totalen Lachkrampf gekriegt, ne? Einen Lachkrampf? Ja, ehrlich. Ach so. Ich mir dann den Mund zuhalten, irgendwie, weil ich da so voll den Lachkrampf gekriegt habe. Ich hätte ja auf den alten bewerten. Ich hatte den schon beschworen hab, so, ne? Bruder, komm oder so. Ach so. Und das war klasse, echt. Ich hätte auf den alten Wertentrick mit dem Schlüsselbund klappern zurückgegriffen, um den zu verscheuchen. Das ist ja ganz gefährlich. Meinst du? Ja, doch. Ach so. Ja, du weißt ja nicht, wo der herkommt. Dann kommt der vielleicht aus irgendeinem Zoo der Welt oder so und dann fühlt er sich ja. Ach so, und dann denkt er, er gibt Essen, wenn das Schlüssel klappert. Nee, darf man nicht machen. Ah ja. Wieso soll der aus dem Zoo kommen? Werden die dann da auch wieder mal ausgesetzt? Ja, so ausgewilderte wieder hoch. Ja? In die Toscha, glaube ich, nicht, aber schon auf irgendwelchen Farmen oder so. Ja, ist ja ein finsteres Leben, also. Finde ich. Für Nashörner? Ja. Im Zoo? Nee, auf Jagdfarmen. Da rumzutappern, wo sie nicht hingehören und dann irgendwann abgeballert. Ach so. Ach so, was hast du aber nicht gemacht? Nee. So eine betreut. Nee. Na, die müssen auch vollen Schuss haben, oder? Ja, das ist wie man das sieht. Also bei Nashörnern sehe ich das auch, dass die einen Schuss haben, aber was so Antilopen betrifft. Nee, ich meine jetzt nicht Nashörner, sondern die Leute, die jetzt auf eine Jagdfarm gehen. Ja, kriegt und dann da Nashörner abschießen. Das ist doch so Politbüro-Mentalität ein bisschen, oder? Das ist ein bisschen Politbüro-Mentalität, da muss man schon etwas älter sein, ne? Würde ich unbedingt sagen. Ja, nee. Ich habe das auch relativiert. Ich habe am Anfang da was für Arschlöcher so, aber. Aber? Nee, weil das ist ja legitim, einfach irgendwo hinzufahren, okay, und Tiere da zu jagen, die da sowieso gejagt werden. Also ja. die der Farmer denn sowieso abschießt. Ja, ach so. Weil die einfach auch Geld damit verdienen, ne? Ah, ja. Kann man ja selber auch. Ah, ja, gut. Aber da haben die Tiere wahrscheinlich doch immer noch ein anderes Verhältnis dazu. Ja, na gut, Ja. Denn kommen wir jetzt hier bis zum Urschleim, isst du Fleisch oder sowas? Oder sind das Lederschuhe? Frag nicht. Ja, siehst du. Ja, das macht mich auch so aggressiv. Ja, genau. Ja, als Vegetarier wäre ich ja, glaube ich, noch viel softer, als ich ohnehin schon bin. Ja, ich habe das schon mitgekriegt, das ist nämlich softer. Ja. dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, im Februar schreibst du mir mal zurück. Ansonsten wäre ich ganz böse. Achso, und dann musst du mir aber nochmal schreiben. Ja, na gut. Erstmal aus Afrika nochmal schreiben, ja. Und dann schreibe ich auch zurück. Ja. Und dann habe ich mich auch noch verliebt, ey. Ach, in wen denn? In Larissa, glaube ich. Das klingt ja auch eher wie ein russisches Nachtsichtgerät. die wohnt in London. Und ist. Ich weiß nicht richtig, was ich machen soll. Ist also Engländerin? Nee, die ist Deutsche auch. Die ist auch aus unserer Stadt hier. Was ist denn unsere Stadt hier? Zittau? Löbau? Nee, Berlin schon. Ach, schon Berlin? Ja. Ach, und warum wohnt die in London? Die arbeitet da. Ach, und jetzt überlegst du, ob du vielleicht nicht Reiseleiter in London werden solltest? Nee, ja, nicht mal. Nee, ich denk schon eher, also an mich. Ja. In der Hinsicht, ne? An dich? Ja. Also lass ich da wieder runter, jo. Ach so, ja. Und dann wirst du die ja vielleicht nie wiedersehen. Ja, weiß ich nicht. Und dann wartet aber vielleicht die große Liebe deines Lebens. Und du hast sie jetzt verschleudert für ein paar Nashörner. Naja, wir wollen mal abwarten. Die kommt dann 14 Tage nach Berlin. Ne? Ach so. Die auch wieder im März nach Amerika. Die ganze Welt, die reist immer bloß noch in die ganze Welt. Ja. Wir sind komisch, wir Menschen. Ey. Nee, ist ja nicht die ganze Welt, die reist. Wenn einer reist, dann sind die Deutschen, die Japaner und die Amis, oder? Ja, hauptsächlich, ja. War? Glaube ich auch. Die sitzen zu Hause und denken jetzt mal wieder rausgehen und dann muss natürlich die Welt getrampelt werden. Ja. Trauen sich die anderen ja nicht. Ja, die anderen haben vielleicht nicht so viel Geld, ha? Na, das kommt außerdem noch dazu. Ja. Oder vielleicht sind die anderen glücklicher, dass sie nicht reisen müssen. Ja, auch nicht, nee. So kann man das, glaube ich, nicht sagen. Nee? Nee. Aber ich denke, dass auch schon immer, sagen wir, dass zu diesem Reisezwang auch schon eine gewisse innere Bescheuertheit gehört. Habe ich derweilen auch festgestellt, ja. Ja? Ja. Wer nee, dass Leute wegfahren, mir schien es hin und wieder schon so, dass die ihr persönliches Unglück damit, was sie sehr soll, nach außen kehren, aufreisen, so ein bisschen kompensieren wollen dadurch. Ja. Das ist dann komisch, ja. Das ist auch schwer zu handeln, so als Guide, ne? Aber da muss man dann einfach auch sagen, okay, die Leute haben auch dafür bezahlt und warum sollen die jetzt mehr scheiße sein als Leute, die mir lieb sind oder so? Bezahlt. Die sollen lieber in ihrer Wohnung zu Hause bleiben und Atemkurse machen. Hm. Macht auch nicht glücklich. Ja, und das ist auch was ich nicht richtig verstehe. Ne? Ich meine, ich bin nie so mit so Reiseveranstaltern weggefahren, ne? Mhm. Und die geben echt 5.500 Mark für so eine Reise aus, ne? Ach, das ist ja doch viel Geld. Das ist ein Haufen Schmott, ja. Ja, nee, sonst sieht man eigentlich so den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Gut. Und vielleicht hätte die Gespräch irgendwie so zu einer Neigung bringen, irgendwie. Zur Neige? Kann man das machen? Jetzt, dass wir langsam mit dem Gespräch beenden. Sag mal, bist du vielleicht jetzt noch um 12 Uhr im CC verabredet? Dass du bescheißt und die Sendung gar nicht bis zu Ende hörst? Wenn das Gefühl jetzt aufkommen sollte, dann würde ich, wenn jetzt dieses Gefühl bei mir entstehen sollte, dann würde ich hier noch eine Stunde mit dir telefonieren. Ach so, ja, das können wir ja auch machen. Nee, ach, hör auf, war eine scherzhafte Drohung. Wisst ihr, das ist, dass ich mich auf so eine Drohung immer total einlasse. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, die Angedroht damals war, bleib in dem Land hier und dann bin ich da geblieben, ne? Naja, siehst du, war da eine gute Idee, oder? Was? War da eine gute Idee, da zu bleiben? Ja, ich fand das letztendlich auch erst gut. Siehst du, war da eine interessante Erfahrung. Ja, genau. Ist doch interessanter als Afrika, hä? Hm. Naja, oder mindestens so interessant wie Afrika. Ja, mal anders, ne? Okay, tschüss. Anders interessant. Tschüss, guten Abend. So, jetzt muss ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen, die 721-3932. Und jetzt hören wir uns mal an, was rauskommt, wenn man da anruft. Ja, ihr könnt ja jetzt schon parallel anrufen, aber die noch unentschieden sind, die zaghaft im Herzen sind und nicht genau wissen, wie sie das machen sollen, die hören sich jetzt mal den Anrufbeantworter an, der entstanden ist aus Anrufen, die in der letzten Woche unter dieser Nummer 721-3932 getätigt wurden. Und da kommt immer was ganz Tolles und ganz Interessantes draus. Also man kann den Mut haben, man kann sagen, ich bin eigentlich ein Idiot, sprachuntauglich, habe nichts zu sagen und kann dann aber trotzdem unter der Nummer anrufen und der Kollege halbautomatische Anrufbeantworter schneidet immer noch was Intelligentes zusammen. Das ist wirklich eine Chance für euch. Also gerade für die sprachgestörten Idioten zum Beispiel. Ja, wir hören uns das jetzt mal an. Hallo, hier ist Kuttner und ich habe eine Frage für dich. Rentuk zi ekif ekif tim semop tim esos. Zi? Das Telefon. Ja, geht schon los? Ach so. Was ist eigentlich eine Griebe, wollte ich mal wissen. Ja, und zwar ist meine Frage, wie doof können Menschen eigentlich sein? Und ich habe dazu ein Buch gelesen. Also das Buch heißt, sagen wir mal vorneweg, Rechte Kerle und ist von Burkhard Schröder. Und dann geht's mal los. Dürften deiner Meinung nach Schwarze zum Beispiel Inder heiraten? Ja, sie sind ja beide keine Arier. Inder, die Arier sind, dürften Deutsche nicht heiraten, wenn es nach den Neonazis ginge? Nein, weil sie aus einem anderen, ganz anderen Kulturkreis kommen. Gibt es eine optimale strategische Planung für das Leben, für den Beruf bzw. für die Karriere? Wenn ja, wie kann sie aussehen? Und was kann ich noch dazu beitragen, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet wird? Ich finde es total komisch, was der jetzt sagt, der jetzt dran ist. Aber irgendwie, wenn man so ein allgemeines Thema stellt, ja, Fragen. Und ich finde es total, das frage ich mich, warum so viele Menschen sich fragen, was der Sinn ist und überhaupt. Und ja, ich finde es schon, ja, das stimmt ein nachdenklich irgendwie. Wieso ist das Aussehen so wichtig? Ja, dann hört mal dazu, dann könnt ihr ja noch was lernen. Hey, hey, Irene, Irene, historische Form Irana zu Irene, gleich Irene, vielleicht von Aristos, das Gute, erstens Friede, Friedensschluss, Friedenszeit. Ep Irenes, zur Friedenszeit, en Irene, Pempein, Pratein, Peri, Irene. Ja, das sieht ja ziemlich zügig, baue ich. Ja, hallo Kuttner, hier ist Maike. Ich brauche unbedingt den Titel von dem Lied, das du ganz am Ende der letzten Sendung gespielt hast. Das einzig wirklich Schöne, obwohl Sophie Reuss war eigentlich auch ganz nett. Also das Klassische, der Übergang zum Soundgarden. Nein, Night Flight, glaube ich, war das. What a piece of work is man, how noble in reason. How infinite in faculties, in form and moving, how express an admirable bird. In action, how like an angel. In apprehension, how like a god. The beauty of the world, the ferricon of animals. I have a blade, but wherefore I know not love, stone or mirth. Ich bin ein Engel, dass ich rauch. Beweist nichts anderes als, die Engel rauchen auch. Hallo, Kuttner, ich hoffe, das kommt jetzt nicht gerade in den Zusammenschnitt. Katharina hier, ich war doch schon mal deine Assistentin. Hast du nicht mal Lust, dass ich mich mal wirklich bei dir ins Studio setze? Von mir aus auch für nichts. Ich wollte sowas immer schon mal gerne mal machen. Und wirklich mal deine Assistentin bin am Telefon vorher. Ja, ich hätte mal die Frage, ob die Erde zur Sonne wird. Und wenn die Sonne zu einer Erde wird, ob unsere Nachkommen denn drauf wohnen könnten. Gustav, lustige Instrumente, Teil 27. Heute die Tempelmusik. Ja, hallo, meine Frage. Wird aus einem grünen Pechvogel immer nur ein grauer Tropf? Und aus einer blonden Glückssträhne immer ein glänzender Stern? Und ist diese Geschichte mit dem hässlichen Entlein nur eine hässliche Lüge? Steckt nicht in den fiesesten Fragen immer eine Antwort? Eine Frage zu viel, glaube ich. Okay. Hi Jürgen Schnuggerle, ich will dich, du geile Sau. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Er gibt ja so bemerkungsschwer schwer drauf zu antworten. Da flieht man ja gleich in Drogen. Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Cocaine, all around my brain. Hallo Taxi, schnell zum Kudamm, Ecke Town ziehen. Meine Frau, meine Kinder schreien nach Kokain, Cocaine, all around my brain. Mm-hmm. Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr. Cocaine, all around my brain. Meine Frau heißt Evelyn, ich weiß nicht, liebt sie mich oder mehr, mein Kokain, Cocaine. Liebster, sagt sie, rate mal, was kitzelt so schön in der Nase, schmeckt nach Scheiße, wirkt wie Arsen, Cocaine, all around my brain. Mm-hmm. Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Mein Sohn ist 12 und ewig angeturnt, ich verbiete es ihm, damit er endlich laufen lernt, Cocaine, all around my brain. Seit gestern weiß er endlich, wer ich bin. Wenn er mich sieht, dann ruft er, Papa, hat du Kokain? Cocaine, all around my brain. Halt mich fest, ich kann nicht mehr Cocaine. All around my brain. Meine kleine Tochter ist jetzt gerade auf einem Trip, den sie letztes Jahr schon eingepfiffen hat. Cocaine. All around my brain. Sie sieht aus, als wäre sie 30 und sie macht auf 20. Dabei ist sie 8. Cocaine. All around my brain. Oh, oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr Cocaine. All around my brain. Meine Tante dealt seit einem Jahr, seitdem geht sie über Leichen, fährt den Jaguar. Cocaine. All around my brain. Immer wenn sie kommt, bringt sie ein Stückchen Shit in der Radkappe für die Kinder mit. Cocaine. All around my brain. Mm-hmm. Oh, oh Mama, komm schnell her. Halt mich fest, ich kann nicht mehr Cocaine. All around my brain. Mein Onkel kam vom Alkohol zum Kokain. Jetzt will er sich das Kokain mit Schnaps entziehen. Cocaine. All around my brain. Seit gestern liegt er im Delirium. Ab morgen steigt er wieder auf die Droge um. Cocaine. All around my brain. Mm-hmm. Oh Mama, komm schnell her. Halt mich fest, ich kann nicht mehr Cocaine. All around my brain. Opa hat den Gilb, wartet auf den Tod, freut sich auf Jimi Hendrix und den lieben Gott. Cocaine. All around my brain. Oma geht es augenblicklich auch nicht gut, seit ihrem letzten Flash spuckt sie nur noch Blut. Cocaine. Solange Hannes Wader hier Angeber Spielchen auf der Gitarre macht, würde ich gerne mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. 721-3932 in Potsdam. 721-3932. Das ist offensichtlich sehr empfänglich für obszöne Bemerkungen. 721-3932. Schon, dass ich jetzt aufhören muss. Oh Mama, Mama, Mama, komm, mach mir einen Schuss mit Morphium und Heroin. Opium und Rosamin oder gib mir Lysergsäure, Diethylamid, Mescalin und Nepalshit. So, Hannes Wader wartet. Kinder, wenn ihr mal irgendwann ganz lieb sein sollt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann würde ich aber einen Tankerkönig spielen. Eine Hymne des sympathischen Terrorismus. Jetzt habe ich, glaube ich, jetzt, das ist ganz kompliziert, aber ich versuche es einfach mal. Nämlich zum Beispiel anzurufen. Und dann mal kicken, was dann passiert. Na, ich bin gespannt, wer da rangeht, du. Hei. Na, der schläft doch schon. Nee, dürft er nicht. Iran! Und es ist ein weit wecker Anruf, den ich hier täte. Kuttner, Tag, ist denn da der Herr Riedel? Ja. Sie werden doch jetzt gerade 40 Jahre alt, oder? Das kann sein, ja. Und da schlafen Sie schon? Jetzt schlaf ich. Ah ja, klar, der hat aber doch viermal piepen gedauert, ehe Sie am Telefon waren. Ja, ist auch schwer hier hinzukommen. Hier hat ein netter Kollege von Ihnen angerufen, Charles Bukowski, der gerade auf Montage ist in Brandenburg. Ja. Und der wollte jetzt herzliche Geburtstagsgrüße nach Essen übermitteln. Ja. Für Sie. Ja. Sind Sie alleinstehend? Ich bin alleinstehend, ja. Ich frage, ja? Ja. Darum klingt überhaupt ja keine Partymusik an mein Ohr. Keine Partymusik, ich bin auf Arbeit. Sie sind auf Arbeit? Ja. Was machen Sie denn da jetzt gerade? Gerade mache ich Pause. Echt? Bei Krupp? Bei Krupp, ja. In Essen? Ja. Und Sie kennen den schönen Spruch, was Krupp in Essen, bin ich im Trinken? Ja, ist der Buko in der Nähe? Nee, der ist nicht in der Nähe, der hat hier angerufen. Wo hat der angerufen? Na, hier bei mir. Wo? Na, im Radio. Was für ein Radio? Fritz. Radio Fritz? Ja. Nee. Ja, doch. Nee. Doch, was heißt nee? Wir sind jetzt hier voll auf Sendung. Nee, mach keinen Scheiß. Klar. Kann ich nicht glauben. Mensch, Lothar, da wirst du 40. Und feierst du mit einer Pause? Ja. Wie lange geht denn die Schicht noch? Oh, bis 6 Uhr. Oh, das ist ja bitter. Und dann? Und dann? Werden die Flaschen geköpft? Nee. Aber erst im Bett. Ach, dann alleine? In einer kalten Wohnung zu Hause, in ein kaltes, unaufgewärmtes Bett? Das ist vielleicht schon angewärmt. Und dann eine Flasche Dosenbier? Ja, vielleicht. Von wem sollte das angewärmt sein jetzt? Bitte? Von wem ist das angewärmt? Tja, kann sein. Na, das müsste man doch aber mal wissen. Nee, nee. Nee? Nee, nee. Dass da möglicherweise Überraschungsgäste im Bett sind? Kann sein, ja. Ach, das ist ja schick. Das ist schick, ne? Ja, dann habe ich mir jetzt überlegt, was macht man noch als Gratulation? Vielleicht ein schönes Gedicht. Ein schönes Gedicht. Ja? Was machst du dabei in Essen bei Krupp? Ich druck hier. Drucken? Drucken, ja. Haben die eine Druckerei? Krupp hat eine Druckerei, ja. Und was druckt ihr da? Wir drucken eigentlich alles. Geldnoten? Geldnoten wäre schön, nein. Geldnoten nicht. Und was druckst du jetzt im Moment? Beate-Use-Kataloge? Nee. Ah. Jetzt im Moment drucken wir Reisekataloge. Eieiei. Na, da habe ich ja gerade mit einem Afrikaner gesprochen. Gut, jetzt kommt noch ein Geburtstagsgedicht. Und dann gratulier vorher und dann kommt ein Geburtstagsgedicht und dann ist Schluss, okay? Alles klar. Danke. Tschüss, Lothar. Tschüss. Juchhe, ich bin ein Schulkind. Juchhe, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein. Ich trag auf meinem Rücken ein Ränzelein. Hefte und Bleistift, Lesebuch. Hi, das ist für mich genug. Ich will auch fleißig lernen. Dann werd ich klug. Na? Hast rein. Das ist ein Text zum Geburtstag, wenn man 40 wird, was? Super. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Aber da war ja heute überhaupt noch keine Frau in der Sendung, oder? Hä? Nö. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Gründer der First Church of Kalle. Da kann man doch höchstens 16 sein. Ja, genau. Siehst du? Mann, oh Mann, ist das nicht, sag mal, ist das nicht ein schrecklicher Zustand? Man sagt 4 Worte und sofort ist das Alter klar. Es waren mehr als 4 Worte. Ich bin der Gründer der Church of noch irgendwas. 8 Worte. 8 Worte. Als 16-Jähriger 8 Worte. Ja, warum nicht? Ist doch ein guter Anfang, oder? Hast du jetzt da ganz lange dran gearbeitet, um dir richtig einen guten Anfang zurechtzulegen? Einer, der so voll fetzt, dass man als Radiomoderator sofort sprachlos ist? Och, ich glaube, es wäre eh nicht so leicht, dich sprachlos zu machen, als habe ich es gleich gelassen. Ah, es ist leichter, als du denkst, aber nur anders. Aha. Ja, jetzt wiederhol mal die 8 Worte nochmal, damit wir hören. Ein 16-Jähriger spricht 8 Worte. Ich bin der Gründer der First Church of Kalle. So, und jetzt versucht ihr mal mit 8 Worten zu übersetzen. Mit 8 Worten. Naja, meinetwegen schenkt ihr 15 Worte. 15, müssen es genau 15 sein? Nee. Ah ja, ich habe die First Church of Kalle gegründet oder auch ich habe den Versuch unternommen, Religionen zu reformieren. Okay, das klingt jetzt wirklich gemein und sehr... Das klingt ein bisschen spruchbeutelmäßig. Ja, genau. Und so will ich ja natürlich nicht klingen. Nee, das ist schon klar, den Anspruch hat man ja selten, wie einen leeren Spruchbeutel zu klingen. Ja, aber und du würdest das jetzt gerne wahrscheinlich noch so substanziell unterfüttern. Ich bin der Gründer der First Church of Kalle. Ja. Ja, und würdest jetzt wahrscheinlich ein religionskritisches Pamphlet hier gerne loslassen. Nicht unbedingt, nicht religionskritisch. Naja, würdest du schon gerne, nur dass du dich wahrscheinlich dazu nicht imstande siehst. Nö, ich würde einfach so probieren, meine Religion, die First Church of Kalle, in den Himmel zu heben und zu sagen, dass Kalle der einzig wahre und richtige und große und großartige Gott ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du Kalle bist. Nee. Nee? Nee, aber ich bin sein Prophet und sein Stellvertreter auf Erden. Ja, und aber Kalle ist wahrscheinlich schon 17, hat abstehende Ohren und Hautunreinheiten. Nee, das bin ich ja. Ja, soll aber Gott sein. Nee, Kalle ist, schwer zu definieren, aber jedenfalls ist Kalle netter als alle Götter, die ich bisher kennengelernt habe. Hast du wirklich, hast du jetzt ehrlich, also sagen wir mal, die innere Vorstellung, dass, sagen wir mal, die Geschichte der christlichen Religion, 2000 Jahre Christentum mit Hexenverbrennung, Inquisition, anders verlaufen würde, wenn Gott mit Vornamen Kalle hieß? Er müsste natürlich Kalle sein. Nee. An der Stelle muss ich, glaube ich, die Gespräche unterbrechen. Nee. Doch, ich glaube, diese Sendung kann kein Forum für religiöse Irrlehren sein. Das ist keine Irrlehre. Doch, das klingt wie eine Irrlehre. Jemand, der Gott Kalle nennt, der kann nicht sauber im Kopf sein. Das ist schon fast Scientology-mäßig. Nein, im Gegenteil. Ja, nur ehrlicher. Und zwar im Gegensatz zu allen anderen Religionen, die probieren ihre... Hast du dir mal überlegt, Gott Mike zu nennen? Nee, Mike ist ein doofer Name. Oder Horst. Nee, Kalle klingt so freundlich und irgendwie ein bisschen, naiv. Und naiv? So könnte man Kalle auch bezeichnen, weil er ist wirklich freundlich. Er hat den Urknall verschlafen. Und er ist eben freundlich zu den Menschen. Er sagt ihnen, dass sie gerne glauben dürfen. Wie sind das jetzt abgesehen von dieser Religion so um deine sozialen Kontakte bestellt? Ja, ziemlich gut für dich. Hast du schon Leute, mit denen du tagsüber auch mal reden kannst? Ja. Ja? Auch regelmäßig? Ja. Also jetzt nicht, sagen wir mal, eben mal alle 2 Wochen? Ja. Dass da einer ins Zimmer kommt? Und hinten den Knoten ein bisschen lockerer macht? Also den Knoten macht selten jemand lockerer. Ah ja, das ist ja bitter, wa? Die ganze Zeit die Arme verschränkt ist hart. Ja, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, ich mir auch. Hahaha. willst du dir noch was sagen? Ich will ja in einem Selbstgespräch, würde ich dir ja nicht im Wege stehen wollen. Ah, ein Selbstgespräch ist immer gut. Also... Ja, du musst jetzt nur darauf antworten, auf so eine Bemerkung. Ach Mensch, selbstgesprächsuntauglich. Das ist natürlich bitter. Ich danke dir. Naja, danken ist jetzt übertrieben. Aber ich sag mal Tschüss, ja? Ich rotz einfach mal so ein Tschüsschen. Ja? Du merkst es ja nicht auf Wiederhören. Oh. Tschüss. Ja. Tschüss. So, dann sag ich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721 39 32. Die Zeit rast ja dahin. Gott sei Dank, nur noch 40 Minuten. Gleich muss ich nicht mehr arbeiten. Und wenn ich davon jetzt aber 35 Minuten Musik spiele, muss ich nur noch 5 Minuten reden. Und wenn ich langsam rede, muss ich nicht mal viel sagen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, hier ist Kalle. Tag, wer bist denn du? Ja, das war Kalle. Gott ist heute nicht zum Schwatzen aufgelegt. Hallo? Hallo, hier ist Thorsten. Tag Thorsten, von wo aus rufst du an? Du klingst so fern. Aus Potsdam. Aus Potsdam? Ja. Ja, da müsstest du doch aber näher klingen. Ja, ich rufe aus Babelsberg an. Aus Babelsberg? Na Mensch, da hättest du im Grunde vorbeikommen können, hättest du ja Telefonkosten sparen können. Das habe ich schon mal gehört in deiner Sendung. Wieso? Ach, habe ich schon mal gesagt? Ja. Hast du schon mal angerufen? Nee, aber jemand anders. Na siehst du, da ist doch aber eine naheliegende Überlegung. Ja, immer das Gleiche. Okay. Na, das hört er gerne. So eine Art Bemerkung in Richtung meiner Person hört er extrem gerne. Mhm. Kannst dir vorstellen, dass du jetzt hier voll mein Herz eröffnet hast, dass ich dich umarmen könnte, dich küssen, dir über deine kurzen Haare streichen, ja? Und so väterlich zärtlich die Wange tätscheln. Ja, okay. Also, ich habe was anderes. Ich wollte erstmal den Stefan Schwarz ein Lob aussprechen. Und zwar warst du mit ihm in Freiberg bei der Lesung. Ja, kann ich mich erinnern. Er hat mir gut gefallen. An dem Abend eigentlich besser als du selbst, ne? Hör ich auch, Jana, klar, natürlich, warum nicht? Ja, muss ja sein, ja, das ist eine ehrliche Sendung hier. Ansonsten bist du in deiner Sendung eigentlich immer ganz gut drauf, ja. Ja, aber auch nur, weil Stefan Schwarz nicht dabei ist, wahrscheinlich. Ja, er hat nicht viel gesagt, aber das, was er gesagt hat, kam einfach gut, ne? Ja, du musst ja jetzt wissen, dass ich ihm eine Duffi geschrieben habe vorher, was er sagen soll. Nee, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Okay. Das war jetzt, was du sagen wolltest? Sag mal, das ist jetzt aber kein Beitrag zu so einer Sendung. Da sitzen jetzt Menschen vorm Radio, die wollen lernen, die wollen belehrt werden, die wollen interessante Sachen hören. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, die wollen sich voll Lachen auf die Schenkel klopfen. Ja, ich bin noch nicht so viel in der Welt rumgekommen. Und ich fand das auch ganz gut, in der Welt rumtrampeln, was du gesagt hast. Das machen doch die meisten nur. Ah ja. Das sollte jetzt ein Lob in meine Richtung sein, oder? Jetzt versuchst du die zwei Scharten wettzumachen. Ja. Ist richtig gemacht. Mensch. Gut. Merkst du, wie so eine Sendung einen ganz anderen Charakter kriegt, wenn man nicht immer mit einer Frau reden kann? Mhm. Weil Frauen einfach klüger sind? Es tut mir leid für dich. Wenn du jetzt mal mit jemandem wirklich über was reden willst, mit wem nimmst du denn da? Mit wem würdest du denn da reden? Außer mit der Klassenlehrerin. Mit einer Freundin, ne? Ist klar. Und mit einem Freund. Ah ja? Ja. Wie alt bist du? Na, schätz mal. Freundin hast du ja auch richtig eingeschätzt. 20. Oh Gott. Ich leg gleich auf. Wie alt bist du? 26. 26? Ja. Ach. Na, da war ich jetzt wahrscheinlich zu tief in den Startlöchern mit den 16, sodass ich jetzt nicht so richtig weit springen konnte, verstehst du? Mhm. Wie wenn beim Golf der Ball in der Sandgrube liegt. Mhm. Ja, dann kriegst du ihn ja ganz schwer raus. Und ich war jetzt quasi der Ball. Ja, ich muss mich ein bisschen anstrengen. Und wer ist der Golf? Wer muss sich anstrengen? Ja, ich. Wieso? Ja, also, das hat ja viel zu sagen, wenn du sagst 20, ne? Ach so, ja. Ah, da kommst du in die Krise, wa? Ja. Prima. Dann danke ich dir für den Anruf. Danke auch. Okay, tschüss. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter in der beliebten Kategorie. Die, ich vergesse die fast vergesse ich die immer. Deutsch für Deutsche. Ja, die Sendung hat ja, wenn jetzt, sagen wir mal, aus den Gesprächen heraus nicht unmittelbar Bildung stattfindet und wenn jetzt, so sagen wir, auch mein Reden eingeschränkt ist und ich nicht mehr zu raffinierten Genitivkonstruktionen mich in der Lage sehe, dann lege ich immer meine eine prima Platte auf und die heißt, also eigentlich heißt sie Deutsch für Ausländer, aber ich finde, die haben halt oft viel weniger nötig. Deutsch für Deutsche. Schön zuhören und danach kommt nochmal schicke Musik, nochmal die Country-Teasers. Was ist das? Ja, das gute ist ein Frage. Film. Wie viele Filme sind das? Das sind 2 Filme. Wie viel kostet ein Film? Ein Film kostet 2 Mark. Ein Film kostet 2 Mark. Eine Zeitschrift kostet 1 Mark. Einkauf. Guten Tag. Wie viel kostet eine Flasche Wein? 4 Mark. Bitte 2 Flaschen. Hier sind 8 Mark. Danke. Auf Wiedersehen. 4 Film, Flasche, Frau, kaufen, Brief, Rolf, Heft, Zeitschrift. Wie, wir, wiedersehen, willkommen, wer, was, wohnen, 2. Pfennig. Tja. Wir lesen. Nee, wir lesen. Nächstes Mal lesen wir wieder. Das war jetzt, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ach Mensch, das ist jetzt aber blöd getimed. Weil gleich müssen ja dann die Nachrichten kommen. Und jetzt, die Musik ist 3 Minuten lang. Jetzt ist noch bis halb, ist noch, sagen wir mal, 6,5 Minuten minus 3. Muss ich noch 3,5 Minuten reden. Hallo? Ärgerlich. Ich sage, ach, der hat gerade zu tun, aber ich sage trotzdem, wenn wir vom halbautomatischen Anruf machen. 721-39-32. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Katharin, also wir sitzen ja alle so im Kreis. Ey, Sweetheart, ich habe eben gerade die Klugheit der Frauen geschätzt. Da darfst du jetzt nicht was? So, ich habe jetzt gerade die Klugheit der Frauen gelobt. Da kannst du nicht so anfangen, so rumzudebilisieren. Sondern du musst cool, souverän. So laut ist. Ja, eine Frau, wie man sie sonst nur auf der Amica vorne sieht zum Beispiel. Naja, pass mal auf, gib dir ein bisschen Mühe. Erzählen. Wie viele Frauen seid ihr? 10. Oh, das ist ja ein Think Tank. Sag mal richtig, die, was du machst. Nee, mach bloß, nee. Ah, nee, hör auf. Ey, jetzt ins Hyänenhafte. Da muss man ja auch ganz vorsichtig sein. Hä? Da muss man vorsichtig sein als Frau in Masse. Ach, nee. Nicht. Vorsichtig sein für mich. Ja, das meinte ich. Indirekt. Ja, ich geb dir. Ihr seid zu 10? Hallo, ja. Was ist denn jetzt? Warum? Wer bist du? Ja, ich soll grüßen. Wer bist du? Nee, hier wird nicht gegrüßt. Ja, das ist ja keine Grußsendung, sonst ist ja gleich Vollschluss. Ehrlich. Und dann noch Blümchen wünschen, oder? Nee. Weil eine Freundin 60 geworden ist. Wer seid denn ihr? Hallo? Ja, du willst uns also nicht grüßen lassen. Nee? Gut, ist okay. Was willst du denn dann? Ich will, ja, ihr habt doch angerufen, sag mal. Ja, wir wollten auch grüßen. Wie viel? Ach, darum? Ja, aber da seid ihr falsch hier. Spontane Umentscheidung. Warum seid ihr zu zehnt? Was für ein Anlass ergibt es denn, dass sich Frauen jetzt so rudelweise treffen? Ja. Wir sind die Montagsgruppe, nach dem Treffen. Was seid ihr, die Montagsgruppe und ihr alle auf einer riesen Couch? Ja, dienstags, ist das nicht klar? Ah ja, ist klar. Und was macht ihr da? Na, im Moment telefonieren wir mit dir, ne? Nee, so grundsätzlich. Was macht denn die? Essen wir eigentlich und, ja, gucken Filme. Und mittwochs gehen wir mal weg. Ja, und wir fließen durch unsere Leben. Hast du das schon mal gemacht? Fließen? Durchs Leben fließen? Ja, so hast du noch nie einen Lebensfluss gemacht. Einen was? Einen Lebensfluss? Nein, das ist echt geil. Das machen wir jetzt jeden Montag, weil montags treffen wir uns auch, weil wir sind ja die Montagsgruppe. Ja. Und Ja, und wir wollten eigentlich nur die grüßen, die uns halt bei der Montagsgruppe immer so nett Kaffee kochen. Mensch, jetzt, sind das Jungs? Nee. Warum habt ihr denn nicht... Was willst du, warum Jungs? Wie kommst du auf Jungs? Bloß weil du ihn hattest, oder? Nee, aber finde ich doch schön, wenn man jetzt also eine 10-köpfige Mädchen-Montagsgruppe ist, dass man sich dann Jungs hält, die Kaffee kochen müssen und nachher abwaschen und so Sachen. Also letztens hatten wir einen, der hat dann abgewaschen, aber... Ja, das ist doch praktisch. Ja. Und? Normalerweise. Aber der hat die ganze Show kaputt gemacht. Nee, hat er nicht, aber halt irgendwie... Aber hat sich gestört. Irgendwie blöd angestellt. Ach so, da kann man dann schwer tuscheln, wa? Nee, ist das schon okay. Wir reden auch laut. Also wir haben da keine Probleme. Ja. Und da habt ihr euch über den die ganze Zeit über den lustig gemacht? Nee, ach Quatsch. Na klar. Ja, wir haben... Na, aber 10 Mädchen und 1 Junge, der dabei steht und abwäscht. Was machen ja, da die 10 Mädchen? Machen sich doch lustig. Wir haben uns halt unterhalten. Ich meine, was sollen wir uns groß um den kümmern? Ach, und hat er sich dann sehr geschämt über eure Unterhaltung? Ist der mal rot geworden? Seid doch mal ruhig. Was hast du denn? Der ist dann bestimmt immer rot geworden, ob eurer Unterhaltung, oder? Also wir haben das nicht gesehen, weil ich schon sagt, wir haben... Aber wenn du jetzt mal überlegst, dem wird ja nichts anderes übrig geblieben sein, als rot zu werden, ne? Ja, wenn du das sagst, ich meine, du hast als Junge natürlich mehr Erfahrung, ob man rot wird, wenn man Mädchengespräche hört oder nicht. Habe ich noch nie die Gelegenheit gehabt. Naja, also... Jetzt sagen wir mal, unbeobachtet 10-köpfige Mädchengespräche zu belauschen, würde mich schon enorm interessieren. Ja, na, du hörst ja jetzt ein bisschen bei uns, ne? Also ich meine, im Moment... Nee, du unterhältst dich ja jetzt aber mit dem Jungen. Ja, kreischen ist doch aber abstoßend. Ja, sag mal, wollt ihr denn wirklich immer einsam durchs Leben wandeln? Wollt ihr niemals einen Freund haben, eine Familie gründen, Kinder kriegen, Baum schmücken? Wie bitte? Also, bist du jetzt noch da? Ja. Und gut, also ich wollte dir verkünden, dass wir nicht immer kreischen, ne? Dass ihr nicht immer kreischt? Nee, wir kreischen nicht immer. Und deshalb brauchte der Junge ja auch nicht rot werden. Das ist ja ganz beruhigend. Und wo seid ihr denn da jetzt mit eurer Montagsgruppe? Na, heute am Dienstag sind wir natürlich nicht im Montagsraum. Nee, sondern? Das ist schon klar, ne? Ja. Seid ihr so internatsmäßig eingesperrt? Lassen wir uns hier im Dienstagsraum. Seid ihr internatsmäßig so eingesperrt? Ja, also ich dachte, man hört's nicht, aber mit so'm, ja, wir kommen hier auch nicht mehr raus. Das ist Elektrozaun ringsrum, dass wenn man mit der Nase anstößt, dass man gleich zurückzuckt? Nee, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt so, in der Woche dürfen wir nach 10 nicht mehr raus. Und ah ja, dann trifft man sich ja gerne, wa? Und ja, richtig, deshalb treffen wir uns halt des Öfteren, weil alleine, ob man alleine rumsitzt oder halt nach 10 gemeinsam, das ist halt einfach besser zu 10, weil da können wir dann auch drüber reden, wie das eingesperrt zu sein. Und wo habt ihr den Jungen dann her? Habt ihr da abgewaschen? Habt ihr den René geschmuggelt? Ja, jetzt haben wir doch Ausgang, wir sind doch Montagsraum. Ach so, was seid ihr? Seid ihr Polizistinnen? Nein, wir sind Sekretärin. Feministinnen, wurde mir gesagt, sind wir. Feministinnen? Eben war noch Sekretärin, was ja das blanke Gegenteil ist. Naja, also Sekretärin ist, glaube ich, eine von uns, aber die ist schon young. Und der Rest, was ist der Rest? Mann, doch nicht die andere. Was ist denn der Rest? Wann die weg ist? Nee, vom Beruf. Seid doch mal ruhig. Also entschuldige, weil die reden hier mal noch nebenbei. Wer ist was vom Beruf? Ey, das wirkt auf Jungs total abstoßend, Mädchen in so großen Gruppen. Ja, das tut mir leid, da kann ich nichts dafür. Nee, aber ich meine, jetzt für euer weiteres Leben ist das natürlich unpraktisch. Ihr müsst euch hin und wieder vereinzeln. Meinst du, in der Masse sind wir so abstoßend, dass... Naja, also einfach auch, sag mal, dass die Gattung der Menschheit eine Chance hat, sich am Leben zu halten, fortzupflanzen. Ach, du meinst, solange wir in der Masse sind, da will uns kein Junge. Ja. Ey, das ist scheiße. Und ihr sitzt jetzt wahrscheinlich zu 10 drum und... Ja, wir gesagt, wir wollen keine Jungs. Was machen wir jetzt? Glaube ich nicht. Ihr sitzt doch zu 10 drum und quatscht die ganze Zeit über Jungs, oder? Über Jungs, oder? Wie bitte? Na, wir sind die Mo. Na, also. Oh, jetzt drehen die, glaube ich, völlig durch. Wenn jetzt ein Junge ins Zimmer trete, der würde zerrissen werden, oder? Wir wollen keine Jungs. Darum brauchen wir uns auch nicht vereinzelt. Und wenn dann nur Jungs zerreißen? Nee. Klar. Nee, abwaschen sollen sie mir nicht. Abwaschen sollen sie. Hey, danke dir für das Gespräch. Ja, so bin ich. Hat ja wieder aber tiefen Einblick in die weibliche Seele geliefert. Also eher ein, so das Zehnerverhalten, ne? Ja, das Zehnerverhalten. Aber, wir sind zu 10. Klar, immer schön die Zehner zeigen. Grüß die restlichen 9, ja? Ja, und du grüßt mal bitte Gabi und Susanne. Ja, tschüss. Frohe Botschaft. Das ist Country-Teaser, wie gesagt, am Freitag im Roten Salon in der Volksbühne. Und gleich gibt es wieder schicke Nachrichten. Ihr könnt es kaum erwarten. Ich will ansonsten nur auf eine dieser wirklichen Leistungen dieser Sendung verweisen, nämlich dieses starre Nachrichtenschema, dass sie immer um halb kommen müssten, mathematisch menschenfeindlich zu durchbrechen, sondern sagen wir mal immer wieder eine Zeit zu finden, die so dem Biorhythmus wirklich angemessen ist. Es ist jetzt 0.34 Uhr, echt super geile, prima Zeit für ein Fritz Kurzinfo. Fritz Kurzinfo. Kooperationsgespräche. Die Außenminister der 16 NATO-Staaten sprechen heute mit ihrem russischen Amtskollegen Primakov über eine engere Zusammenarbeit zwischen der Allianz und Russland. Die Minister wollen bis zum geplanten NATO-Gipfel im Juli 1997 eine sicherheitspolitische Charta vereinbaren. Protest in der serbischen Hauptstadt Belgrad demonstrierten am Abend erneut fast 100.000 Menschen. Sie forderten demokratische Reformen und den Rücktritt von Präsident Milosevic. Das oberste jugoslawische Bundesgericht hatte zuvor die Einsprüche gegen die Annullierung der Kommunalwahlergebnisse endgültig zurückgewiesen. Entscheidung. In Hongkong wird heute der erste Regierungschef für die Zeit nach der Übergabe der britischen Besitzung an China am 1. Juli 1997 bestimmt. Wahlberechtigt ist nicht die Bevölkerung, sondern ein aus 400 Mitgliedern bestehendes von China ausgesuchtes Komitee. Konflikt. Trotz palästinensischer Warnungen hat die israelische Regierung den Bau einer jüdischen Wohnsiedlung in Ostjerusalem genehmigt. Es handelt sich um die erste Siedlung, die gezielt für jüdische Bewohner im Zentrum des arabischen Stadtteils errichtet wird. Sport. Die Berlin Capitals bezwangen am Abend in der deutschen Eishockeyliga die Düsseldorfer EG mit 3:0. Wetter. Nachts bedeckt, vereinzelt Sprühregen, Temperaturen minus 1 bis minus 5 Grad, am Tag stark bewölkt, teils stark bewölkt. Wollen wir hier bei der Wahrheit bleiben? Örtlich Aufheiterungen bei 0 bis plus 5 Grad. Ist doch nicht nötig, sind doch nur Nachrichten. Verkehr. B2 Eberswalde Richtung Angermünde. Wegen Bauarbeiten an der Brücke über den Oder-Havel-Kanal kommt es zu Behinderungen. Bitte diesen Bereich möglichst weiträumig umfahren. Das war ein Fritz Kurzinfo, Kerstin Topp. The crazy world of music. Yeah. ist das denn? Na, der von der Joghurt-Werbung. Oh. Quatsch. Der würde nie Werbung machen. Der singt doch immer noch mit dieser Band. Wie hießen die noch? Ach, die? Das waren doch die anderen. Die hießen so ähnlich. Die mit der Sängerin. Oh. Die hatten doch gar keine Sängerin. Natürlich hatten die eine Sängerin. Erzähl doch nicht. Ja, sag mal, merkst du noch was? Da, jetzt geht's ja wohl völlig ich los. So oder null was? Ahnung von wir wissen nicht, wie diese beiden ihr Problem lösen. Wir empfehlen... Dr. Pop. Jetzt täglich bei den Radiofritzen. Was ihr schon immer über Musik wissen wolltet, aber nie zu fragen wagtet. Einer weiß Bescheid. Dr. Pop. Sprechstunde morgens 20 nach 7 und abends 20 vor 6. Montag bis Freitag bei den Radiofritzen. Stellt eure Fragen an Dr. Pop. Fritz, Postfach 909000, 14439 Potsdam. Die besten Fragen werden mit einer Wollmütze prämiert. Dr. Pop, der Arzt, dem die Hörer vertrauen. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil es ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Zack, das waren schon wieder die Country Teaser. Heißen die Teasers? Country Teasers. Und aber voll aus Versehen. Ich hab den falschen Regler hochgezogen. Und hab dann aber gedacht, ist so prima Musik, lässt du laufen. So, wer bist denn du da? Hallo? Ja. Namen, Jung. Oh Mann, ey, gleich. Aber voll zart hier. Kann ich gar nicht so rumballern. Tag, wer bist denn du? Mensch, wisse, ich höre dir schon eine Weile zu und ja. Ich einfach nicht richtig so mit um erzählt. Nee, heute jetzt noch mehr. Anstatt heute ist Freistil. Heute kann jeder erzählen, was er will. Ach so. Ja, weil Johnny hat hier endlos in der Sendung rumgelungert und hat mir mein ganzes Konzept zerstört. Das hat dir irgendwie ja nicht so richtig zugesagt. Ne? Ach, blöd, ich hab ja auch noch voll was vergessen. Ich wollte doch noch ein Wetterrennen machen zwischen John Bass und Juliane Werding. Das muss ich nachher noch machen. Und insofern kann heute eigentlich jeder anrufen, der irgendwie mal anrufen will und irgendwas erzählen will. Aber die meisten wollen dann ja nicht erzählen. Und da bin ich auch wieder ganz traurig. Oh Mann. Das ist ja dann manchmal so, findet man nicht so gleich den richtigen Gesprächsansatz. Ja, sagen, ne? Naja, aber wenn ich sage zum Beispiel, dass man anrufen kann und mal eine schöne Geschichte erzählen. Ja, naja, das ist ja auch... Dann könnte man auch anrufen und eine schöne... Ja, sehr persönlich, ne? Da hört ja auch jeder mit, ne? Ja, naja, aber das weiß man ja, wenn man hier anruft. Das stimmt. Ja, muss man ja nicht so tun, wie wenn das unter vier Augen Gespräche wären. Mache ich ja auch nicht. Mhm. Naja, unter vier Augen bin ich ja ganz, aber da bin ich auch voll ganz anders. Naja. Aber was denkst du, was ich da für eine zarte Seele bin? Wie empfindsam ja, und so. Ja, was? Das merkt man, hört man untergründig auch ein bisschen, Das kriegt man schon irgendwie mit. Das kriegt man schon mit. Wenn man richtig hinhört. Ja, wenn man nicht richtig hinhört, dann denkt man, das ist aber einen ganzen Rüder. Ja. Und das ist aber nicht schön. Also wenn man denkt von dir. Ja, finde ich. Ja, die Leute, die da ein bisschen... Aber die sind dann selber schuld. Ja, wenn man dich nicht... Na, nee. Was, wie bitte? Ach, schön gelacht. Ach Mensch, manchmal so ein bestimmtes Lachen müsste man ja einfach mitspielen. Dann könnte man das immer zwischendurch so mitschneiden, dann könnte man zwischendurch immer einspielen. Also telefonieren, das ist halt ja irgendwie halt ganz anders, ne? Als so persönlich miteinander zu reden, ne? Ja. Da kann man manchmal irgendwie, wenn der eine so direkt am Ohr hängt und den anderen so hört, dann kann man so seinen Gedanken freien Lauf lassen, ne? Und dann stört ihn niemand dabei, ne? Als wenn man dem jetzt gegenüber sitzen würde. Ja, und dann weiß man auch nicht, gar nicht so einfallen. Nee, wissen wir auch gar nicht, wo man hin soll mit den Händen und darf man jetzt einen anderen Menschen so lange angucken zum Beispiel und so, weil das sind ganz komplizierte Geschichten. Man wieder mit irgendeinem Spielzeug rum und ja, dann fummelt man wieder. Zack, schon ist die Frisur im Arsch, oder? Naja, weil man so mit dem Finger in den Haaren rumgedreht hat. Ja, oder so. Oder so, da wird man gleich wieder ganz unsicher. Ja, bei dir ist das ja nicht mehr so, ne? Mit den Haaren? Ja. Nee, aber wenn ich manchmal unglücklich schlafe, dann trotzdem mit ganz kurzen Haaren, dann stehen die an der Seite so ab. Ja, und dann sieht aber auch voll ein bisschen doof aus. Und wer hat den, aber versuch mal kurze Haare, wenn die erstmal abstehen, wie kriegt man die runter? Ja, nicht. Echt, hast du gar keine Chancen. Oh, ey. Richtig mit nass machen und allem hilft nichts. Zack. Hast du ein bisschen so einen störrischen Haarwuchs, ja? Nee, eigentlich nicht. Nee? Nee, nur wenn ich jetzt unruhig schlafe. Oder wenn man sich jetzt, sagen wir mal, mit dem Kopf auf Kopfkissen legt und rutscht dann einen Zentimeter runter und dann gehen die Haare so hoch. Ja. Ja? Und dann verbleibt man dort. Und dann bleibt man jetzt 8 Stunden mit so hochgeklappten Haaren liegen und dann steht man morgens auf und zack, sind die Haare eben hochgeklappt. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weißt du? So ein verbogener Kopf, also verbogene Haare sind nicht ganz so schlimm wie ein verzogener Rücken oder so. Wie ist ein verzogener Rücken? Naja, aber den sieht man doch nicht. Naja, gut, da muss man die Zähne zusammenbeißen, hat Schmerzen bei der Kommunikation, aber sieht immer noch klasse aus. Ja, aber ja. So, na, guck mal, du erzählst die tollsten Geschichten, du klimperst mit den Augen, bist ganz irgendwie nett, lässt die Stimme so ein bisschen runter und so was. Aber immer die Haare, zack, stehen affig zur Seite. Und das weibliche Gegenüber blickt die ganze Zeit nur auf die störrisch, peinlich. Das weibliche Gegenüber, das wird wahrscheinlich sich dann Gedanken machen. Abstehenden Haare kicken. Praktisch dieser kleine Wirbel da zustande gekommen. Ja. Und die wird denken, so ein eitler Affe, dass der da seine Haare hochtupiert, was so scheiße aussieht. Ein unruhiger Schläfer. Ja. Ja, was kann man dagegen tun? Tja. Ach so, denkst du, dass man dann gleich die Mutter weckt? Die Mutter? In der Gesprächspartnerin? Dass sie einem so mit der Hand über die störrisch abstehenden Haare streicht? Vielleicht spuckt sie sich in die Hände und... Ist ohne gerade eine tolle Vorstellung. So. Da hat man auch gleich irgendwie so Mutti-Aversion. Mutti spuckt ins Taschentuch und wischt ihren Mund ab. Oh. Kennst du das nicht? Gruselig, oder? Mhm. Also du siehst irgendwie 5 Haare, die hochstehen, können den ganzen Arm versauen. Oh, jetzt wollen wir auch nicht mal über sowas reden. nicht über die schlimmen Seiten des Lebens. Ja. Wollen wir uns den schönen Seiten widmen? Hm? Wie denn? Was sind die schönen Seiten? Na, weiß ich auch nicht. Die schönen Seiten, wenn man mit jemandem ganz ungezogen reden kann und man nicht drüber nachdenkt. Wie wir, ist doch aber schön, weil wir tuscheln hier, wir stecken unsere Köpfe zusammen und tuscheln über Sachen, die uns peinlich sind, uns ein bisschen unangenehm. Ist dir peinlich? Na, wenn die Haare da so affig hochstehen, finde ich nicht schön. Ach, naja. Aber da wirst du mit fertig. Machst du morgens ein kaltes Brausebad und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Ja, aber wenn man das jetzt verpasst hat und ist schon abends, dann kann ich doch nicht bis nächsten Morgen warten. Ja, du bist ja sowieso ein Spätaufsteher, wa? Ja. Hm, habe ich schon gemerkt. Du bist beobachtet, ne? Ja, jetzt werde ich ja gleich wieder voll... Ist peinlich, ne? Ja, ist mir voll peinlich. Zum Weiden? Ja. Glaube ich dir. Sag mal, bist du die hier immer auf der gegenüberliegenden Straßenseite da, die, wo ich immer das Fernglas blitzen sehe? Wieso? Wieso? Ich beobachte. Das war eine Fangfrage. Ah ja. Fernglas. Ja. Klar. Mensch, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz hier aufhören. Oh, schade. Ja, wa? Ja. Wir waren gerade so nah beieinander. Ja. Wa? Na, wir können ja... Ach, zwei Seelen im Gleichklang. Wir können ja mal ein andermal weiterschwatzen. Können wir ein andermal weiterschwatzen. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch, wa, Jungs? Dir auch, tschüss. So, warte mal, jetzt muss ja noch passieren hier, das Wettrennen zwischen Juliane Werding und Joan Baez. Da bin ich voll gespannt darauf, wer da schneller ist, aber ich habe ja vorhin schon mal vorher gehört, ich glaube, ich weiß, wer schneller ist. Tolle ist ja, sind zwei sehr unterschiedliche Texte. Das eine ist am Tag, als Conny Kramer starb. Und das andere, die Nacht, als er Old Dixie Down runtergebracht haben. Da sagt der aber voll im Rhythmus, die beiden Mäuse. Ah, jetzt singen sie sich doch ein bisschen auseinander. Die jetzt nicht hinaus zu hören. John Bass liegt vorne im Moment. Oh, John Bass, voll abgesportet. John Bass immer nach vorne. Bye. Let's think. soll man das Aussehen dieses Rennens jetzt beschreiben? Joan Baez war schneller, aber Juliane Werding hatte, glaube ich, die besseren Haltungsnoten. Das ist jetzt meine ganz subjektive Meinung. Über eine andere verfüge ich auch nicht. Tag, wer bist denn du? Ach, hallo, und du? Oh, hi. Hi, wer bist denn du? Manu. Manu? Ja. Tag, Manu. Tag, du, ne? Hast du jetzt richtig ein Thema, worüber du dich unterhalten wolltest? Nee, ist ja sowieso nicht mehr so viel Zeit. Ach so, ich wollte dir gerade aber vielleicht auch mal wieder ein Experiment starten. Unterhältst du dich dann manchmal so mit fremden Leuten? Kennst du diesen, die Idee ist gut, doch die Welt ist noch nicht bereit von Tokotronic? Ja. Ja, wo die schöne Zeile, stell dir vor, du fährst jetzt mit dem Fahrrad in ein fremdes Stadtgebiet und quatscht eine fremde Freundin an und so. Ach, die sieht aus wie ein so Problem, also eine fremde Freundin da, sieht aus wie ein Problem hat, so traritrara, und die Idee ist gut, doch die Welt ist nicht bereit, und dann kneift man. Ja. Ja, und du, bist du da auch eher eine Kneiferin oder würdest du das doch machen? Kommt drauf an. Ja, aber selber würdest du die Initiative wahrscheinlich nicht ergreifen. Also du meinst jetzt speziell in dieser Situation. Ja, ja, aber wenn ich zum Beispiel für dich die Initiative ergreifen würde? Du würdest für mich... Da wärst du doch dankbar wahrscheinlich, oder? Ach, du willst mich jetzt mit einem anderen hören? Ja, toll, oder? Tolle Idee. Ach, naja, du. Mal kicken, mal sehen, was du für ihn hast. Wenn nicht, können wir den rausschmeißen, wenn du ein Idiot ist. Hallo, wer bist denn du? Mein Name ist Katharina. Ach, Katharina. Ja. Tag. Tag. Hättest du jetzt mal Lust, kurz dich mit Manu zu unterhalten, dass ihr euch mal kennenlernt? Ja, klar. Und Manu? Du musst, so das macht natürlich voll den unglücklich. Ach, hättest du lieber einen Mann? Nee, ich dachte, du hättest lieber einen Mann. Nee, mir sind egal. Manu, aber du kannst jetzt sagen, ich treib dir jetzt auch Männer, massenhaft Männer zu. Manu, sag ehrlich, du musst dich jetzt nicht schämen. Nee, mir ist das total egal. Nee, bekenn dich jetzt zu deinen inneren Bedürfnissen. Was jetzt die Kommunikation nicht, betrifft. Ich hatte jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis, dass du mich mit einem Hörer verkuppelst. Aber beziehungsweise ist mir egal. Achso, du wolltest jetzt voll mit mir reden? Ja, ich wollte dir quasi Manni noch nur kurz was sagen. Ach so, sag mal kurz was. Ja, also nämlich, ich habe festgestellt, in der letzten Sendung hast du zweimal zu Vortrage bringen gesagt. Und dafür wollte ich mich nochmal bei dir bedanken. Ach, das aber nett. Ja. Vielen Dank, Manu. Eine super peinliche Formulierung. Und also finde ich sehr schön von dir, dass du die gleich zweimal in einer Stunde... Wieso ist das eine super peinliche Formulierung? Da findest du nicht? Nee, zum Vortrag bringen finde ich eine sehr schöne. Boah, das klingt das super eklig. Stimmt, das klingt doch nicht super eklig. Doch. Das klingt Adel im Geiste. Naja, es ist ja umso besser. Also wenn das halt noch toll ist. Weil ich habe nämlich mal angerufen und habe ich das verwendet. Und das war mir dann im Nachhinein sehr unangenehm. Mir gegenüber? Wie? Wem gegenüber hast du das verwendet? Dir gegenüber. Mir? Ja, doch. Ach so, na, da freut mich doch immer schon. Nee. Habe ich dich deswegen gehänselt, weil du zum Vortrag bringen gesagt hast? Och, nee. Nö. Nee, ich habe dich untergründig bewundert. Das hättest du gehört, wenn du dich mehr auf meine Stimmlage hättest eingelassen. Nee, es war mir nur von mir selbst irgendwie unangenehm. Ist ein Fehler, Manu. Sei stolz darauf, dass du diese Wendung gelernt hast und inzwischen auch gebrauchen kannst. Die wird dir noch weiterhelfen in deinem Leben. Was willst du mal machen? Werden mal werden. Ey, Onkel, jetzt ist gut. Richtig, das war eine gute Antwort. Ey, da hätte Johnny jetzt seine Freude dran. Ja, nee, jetzt fängst du an, ein paar Bier raushängen. Okay. Also unterhalt du dich jetzt noch ein Stück mit Katharina. Gut. Manu, ich danke dir für deinen frechen Uffsässchen-Anruf. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Hi, das hat gesessen. Hallo Katharina. Hallo, guten Tag. Die wollte nicht mit dir reden. Ja, damit muss ich leben. Vielleicht ist sie ein bisschen frauenverachtend, olle Manu. Vielleicht wollte sie sich auch nur nicht zum Vortrage bringen. Ja, genau. So, Katharina, jetzt... Ach, die Sendung ist ja vorbei, merke ich gerade. Oh, stimmt. Was machen wir da? Worüber hättest du denn gerne geredet, Katharina? Dass Joan Baez bessere Haltungsnoten hat. Ach, ehrlich? Ich fand nämlich, du hast Juliane Werding viel zu laut gespielt. Man hat Joan Baez überhaupt nicht gehört. Und da ich Joan Baez wahnsinnig gerne höre, muss ich mich äußerst beschweren. Ach, da schäme ich mich ja jetzt. Wie soll ich das machen? Dann gehe ich heute vielleicht nicht mit Schubert raus. Das war sowieso eine Frage, mit welches mein letztes Lied immer ist. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Ist Schubert? Winterreise? War auch schön letztes Mal. Wunderschönes Lied. Der erste Song. Gute Nacht heißt der. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Ja, ich werde mir die CD wahrscheinlich auch holen, weil sie ist einfach schön, habe ich letztes Mal festgestellt. Darf ich dir die empfehlen, wo Brigitte Fassbender singt? Das ist wirklich die allergrößte Aufnahme. Gerne. Die ist so super großartig. Eine Frau singt die Winterreise, singt jammernde Männerliebes-Trauerlieder. Und das kommt dann wirklich überzeugend. Da können Kerle dann doch nicht mithalten. Das glaube ich sogar. Das glaube ich auch. Okay. Und ich kenne mich aus mit Kerlen, du. Das ist doch zu hoffen, ne? Ja, ich kenne mich so gut aus mit Kerlen, dass ich sie zu hassen gelernt habe. So geht's mir ab und zu mit Frauen. Also. Ja? Ja. Ja, das ist immer so eine Art Selbsthass wahrscheinlich, wa? Ja, wenn man an das nervt, was man denkt, was man dann selber tut. Ja. Katharina, ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, tschüss. Auch wenn er extrem kurz war. Tschüss. So, dann werde ich jetzt vielleicht, will ich wenigstens nochmal ab, weil ich ja doch neugierig bin, wenigstens mal abfragen, wer hier, hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ich bin's, Mucke. Ach, Mucke, das machen wir gleich Schluss. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Micha. Das reicht auch schon. Hallo? Hallo, wer bist denn du da? Morgen, kurz noch, hier ist Tom. Tom, worüber hättest du denn gerne geredet? Ich hätte dir mal eine Frage gestellt zur Abwechslung. Dann machen wir ganz kurz, aber würde ich ruhig nicht beantworten. Was sind Frauen für dich? Was Frauen sind? Ja, für dich. Na großartig, Gott, alle ja, genau, voll Gott. Positiv gut, besetzt, super, oder? Ja, beantwortet, danke, 100 Punkte. Wisst ihr, who's God, she's black, tschüss. Hallo. Hier ist Paul. Paul. Ich bin am Ende mit den Nerven. Ach Gott, Mensch, Paul, kann ich dich irgendwie aufrichten? Naja. Das klang jetzt so überzeugend. Du, ich bin einfach jetzt seit Stunden an der Wählscheibe, weil der Akku alle ist, von dem... Ach, und du hast es gar nicht mitgekriegt und wie ein Bekloppter gewählt? Also, ich weiß auch nicht, weil ich es mir heute vorgenommen hatte. Ach Mann. Ich wollte über viele Sachen reden. Ach, Paul, das ist ja ärgerlich. Worüber wolltest du denn reden? Na, erstens über Zossen. Über Zossen? Ja, weil du doch da nächst auf Tournee gehst. Ach, und du wolltest mir jetzt ein bisschen hin... Wieso man nach Zossen geht, ich bin da geboren. ich bin da weggegangen. Ja? Ja. Naja, aber sagen wir mal, für 2-3 Stunden schafft man es schon ja, noch, okay, oder? Okay. Und die andere spannende Sache, worüber man feste Schuhwerk reden müsste, ist ja? Melodie und Rhythmus. Was ist mit Melodie und Rhythmus? Ich finde, darüber muss man mal wieder reden. Grundsätzlich meinst du? Genau, das hast du doch bestimmt auch jeden Monat gelesen. Habe ich auch immer gelesen. Ja. Die Bilder hart geschnitten. Und habe ich aber auch richtig verinnerlicht, oder? Wenn man die Sendung hört, die hat doch Melodie und Rhythmus und Drive und Pfiff. Ja, ja. Ja? Na bloß, jetzt beugst du dich wieder doch dem Diktat deines Intendanten und legst den Regler um eins, ne? Naja, aber du kannst dir ja vorstellen, wenn ich jetzt hier so große, anklagende MC-Lücke Kinderaugen anschauen und sagen, ich würde doch ja eine Nightflight machen, dann kann ich doch da nicht widersprechen. Dann kann ich doch nicht als arrogante Sau jetzt hier einfach weiter meine Sendung machen. Sondern sage ich, dann lass mal die jungen Kollegen auch mal einen Regler. Ich hoffe, der ist in der Nähe jetzt hier. Sag mal, und wer war denn das Making Trouble, was David oder wer auch immer da reingereicht hat? Was war denn das für ein Gang? Ja, das habe ich voll vergessen. Muss ich nächste Mal nachtragen. Nach schäm dich, das solltest du wirklich mal kunden. Ansagen. War voll scharf. War super Song, oder? Ja, ja. Wunderbar, ein Mann, der Sinn für Melodie und Rhythmus hat. Ich danke dir für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Damit muss ich jetzt, glaube ich, wirklich Schluss machen, oder? Vielleicht noch Tschüss sagen. Tschüss. Hallo? Ja, tschüss. Ja, du Kutte. Ich wollte erstmal viele Grüße. Ey, Kutte ist ein ganz scheiß Anfang. Grüße sind ja noch, nee, zack, schon vorbei. Also Kutte sagen und grüßen ist zu viel. Hallo? Kutner, ich hatte dich letztes Mal schon mit deiner Hilfe gebeten. Ich habe die Sendung am 3.12. verpasst und brauche unbedingt eine Kopie, wenigstens von Davids Zusammenschnitt, wenn nicht von der ganzen Sendung. Meine Telefonnummer ist in Berlin 4338367 und die Leute können auch gerne jetzt noch anrufen. Sag mal nochmal. 4338367. Ja? 8367. Einerseits hört ja David die Sendung, der könnte dich ja selber anrufen. David, ja, hörst du mich? Die Nummer von dem Typen ist 4338367. Tschüss. Danke. Hallo? Hallo? Ja. Tschüss. Och, tschüss. Was wäre denn das Thema gewesen? Dann kann ich besser schlafen. Ach echt? Du willst wissen, was das Thema gewesen wäre? Ja, wollte das noch keiner wissen. Ich komme gerade nach Hause. Ich weiß nicht, du sagst nur, du hast keins gehabt. Jetzt interessiert mich aber, was wäre es gewesen. Na, vielleicht sollte ich das schlafen aufheben und jetzt nicht verraten. Ja, och, das wäre so... Ach Mensch, dann kann ich nicht schlafen. Na, das wäre wieder Freud für Arme, wäre das sollte heute sein. Freund? Freud. Sigmund Freud für Arme. Ja. So Kindheitserlebnisse, in denen man sich zum ersten Mal als sich selbst erkannt hat. Ach. Wo man wusste, ach Gott, das bin ich und nicht anders. Und das wird jetzt mein weiteres Leben sein. Na, dazu hat ja Conny Kramer gepasst. Dazu hat Conny Kramer gepasst. Sag mal, warum habe ich denn hier irgendwie... Hast du auch so was Komisches auf dem Ohr? Auf ich höre ja einen anderen Radiosender. Nee, ich habe nichts auf dem Ohr. Das ist toll, Fritz hören. Einmal die Gebühren bezahlen und gleichzeitig 2 Sender hören. Geil, oder? Was hast du denn auf dem Ohr? Ich höre irgendwas. Oh, voll geheimnisvoll. Also hier bestimmt nicht. Ich höre es aber nicht. Warum höre ich das? Der reine Horror hier im Studio. Pusten. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn der Kollege Lücke? Der kommt über. Der war doch schon da. Kann der nicht mal winken? Kann der nicht mal Lebenszeichen geben? Na, dann wird hier noch Tschüss gesagt. Hallo, tschüss. Hallo. Hallo. Tschüss. Ja, tschüss. Super. Hallo. Hallo? Ach Gott, die Mühe, die sie macht, die Beladenen, die Armen. Oh, ich hab so eine schöne Geschichte, ganz schnell noch. Na los. Pass auf, ich ruf, ich höre Kuttner, ne? Da ging es um Mut. Und hier aus Schwedt ruft der Hartmut an. Und du fragst, wieso rufst du jetzt an? Na, weil ich Hartmut heiße, ne? So, ich dann kurz später, das war auch kurz vor Einzel, ich angerufen bei dir und meine Nummer durchgegeben. Und was soll ich dir sagen? 30 Sekunden später klingt mein Telefon, Hartmut. War Hartmut dran. War das klasse. Genial. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns ausgetauscht. Ach. Phänomenal. Das war du weißt, was früher der Familiensuchdienst beim Roten Kreuz war. Das mach ich jetzt. Menschen zusammenführen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ah, der Kollege Lücke steht da. Die Zähne gefletscht schon. Hallo? Ja, zu spät. Hallo? Hallo? Ja. Herr Kuttner. Oh, Herzchen. Jetzt muss ich Schluss machen. Ich wollte dir nur noch Tschüss sagen. Ja, okay, dann muss ich dir leider Tschüss sagen. Ja? Ja, okay. Bleib schön mal im Radio. Ja, immer. Gleich kommt, jetzt fängt gleich der Neidfeld mit dem Kollegen Lücke an. Ja, und super, der sieht heute voll drohend aus. Der wird, glaube ich, nur Death Metal wird der nur spielen. In meine Richtung, ja, I'm evil too. Tschüss. Ja, tschüss. So, tschüss ihr alle da draußen. Nächsten Dienstag um 22 Uhr ist der letzte Sprechfunk diesen Jahres. Eine Sendung, die man nicht verpassen soll. Also ich werde sie wahrscheinlich jedenfalls nicht verpassen. Tschüss.